In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Das ist aber komisch, dass du dann so, du bist doch Alkohol gewohnt in letzter Zeit. Ja, bin ich eigentlich. Du bist Teilzeitalkoholiker eigentlich, oder? Ich habe 207 Flaschen Desperados auf dem Weg in eine Shisha-Bar getrunken, denn die ist ungefähr 40 Meter weg. Bist du viel stehen geblieben oder einfach im Kreis gelaufen? Ich bin viel stehen geblieben. Ich kann im Gehen nicht trinken. Ja. Da hat ja deine Tochter schon was voraus. Das wird ja eine heitere Sendung, Mensch. Wo gebe ich denn beim Skype-Recorder den Knüppel an? Deinen Namen ein? Deine Adresse? Wo gebe ich denn ein, wo die Datei hingespräuchert werden soll? Das musst du einfach, glaube ich, nur dazu sagen. Das reicht. Hier, sag Festplatte. Oh Mann, Dieter, Fußball-Podcast. Das sind die Endzüge, muss man fast schon sagen. Und das ist vorbei? Es ist fast schon vorbei, kann man sagen. Und das, obwohl der Podshow wirklich den größten Erfolg seiner bisherigen Podcast-Geschichte gelandet hat. Ja, muss man sagen, ja. Ja, das ging natürlich, das muss man sich auch mal vorstellen. Da kämpft der Junge monatelang, dass er einmal diesen Dieter der Woche stellt. Ja, dann haut er da einen raus, vernichtet uns. Ja, da ist ja das gefühlte 6:1 gewesen. Ja, also Pocho, du hast mich einfach platt gemacht. Man muss es so sagen. Und das bei der größten Teilnehmerzahl. Das kommt noch dazu. Wie viele haben denn teilgenommen? Mehr als beim letzten Mal. Und was passiert? Darauf fällt die Sendung aus. Und Pocho kann seinen Erfolg gar nicht richtig feiern. Wie kommt denn das jetzt? Ich versuche es jetzt mal so pompös wie möglich für dich hier aufzubereiten, Pocho. Dieser der Woche, Bruno Kovacevic. 55%, Platz 2, Niko Kovac, 25%, Neymar 20%. Entschieden von 83 Stimmberechtigten auf Twitter. Nun bringst du mich ja schon wieder in Stimmung. Ne? Ich hab zwar einen Schädel wie ein Rathaus. Ich bin um 5:20 ins Bett. Ich finde das aber wirklich, ich finde, ich wurde da torpediert von dir. Noch vorm Sandmännchen, muss man dazu sagen. Denn es hat nicht gereicht, einfach da Neymar hinzuschreiben, denn kein Mensch mag Neymar. Du musst da Neymar, Poker hinschreiben. Dann hätte ich gewonnen. Ja, genau. Also es ist letzten Endes, willst du jetzt praktisch das Ergebnis anfechten? Ich fechte das an, ja. Okay, Pocho, dann bist du nur Sieger unter Protest, muss man sagen. Also das ist noch nicht ganz entschieden. Designierter Dieter-Wochensieger sozusagen. Ja. Wobei der DFB mir gerade signalisiert, dass sie ganz sicher Bilder haben, wo sie beweisen können, dass der Schiedsrichter das Feld noch nicht verlassen hat. Also Chris, da musst du wahrscheinlich dann doch nochmal, weiß ich nicht, dir eine gute Verhandlungsstrategie jetzt hier überlegen. Weil die Verhandlungsstrategie. Ich fordere den Videobeweis. Also ganz ehrlich, da fordere ich jetzt einfach mal. Der Erste, der den fordert, glaube ich, inzwischen. Im Podcast fordere ich den Videobeweis. Das Podcast ist ja auch... Dennoch, ich bin gleich um 13 Uhr, bin ich noch beim Nordderby, beim wahren Nordderby, SC Langenhagen gegen TSV Kaka. Da ich bin mich jetzt auf die Anfeuerungsrufe gespannt. Kaka, Kaka, Kaka, Kaka. Oder wie geht es so ungefähr? Beim TSV Kaka. Ich habe mich jetzt im Independent-Fußball verschrieben. Ich weiß, das habt ihr beiden auch, ja, aber ich habe mir gedacht, ich will mal ähnlichen Fußball sehen wie ihr beide und dann gucke ich mir jetzt hier die Niedersachsen-Liga. Also immerhin, ja, hat mein Verein noch die Möglichkeit, die auch? Euroleague zu schaffen. Da will ich mal sehen, wie du das, da will ich mal sehen, wie dein Verein das hinbekommen möchte, dass sie nächstes Jahr in der Euroleague spielen. Also das wird nichts mehr. Nee, das wird nichts mehr. Da ist der Zug nämlich abgefahren. Und ich sag mal so, dann nehme ich mal gleich ein Brennpunktthema gleich vorne weg. Ich bin ja mal gespannt, wie das heute Abend laufen wird gegen Real Madrid mit den ach so tollen Bayern, die sich wirklich die Lederhosen haben ausziehen lassen letzten Mittwoch. Na, das war ja mal blamabel. So. Es war eine Klatsche Furiosa, wie wir sagen. Es war eine sehr, also vor allem nachdem man dieses Liverpool-Rom-Spiel gesehen hat, war es eine große Enttäuschung für mich, dieses Halbfinale. Fandest du das sportlich so schlecht? Ich fand, das war ein schönes Spiel. Nee, sportlich fand ich es nicht schlecht, aber das ist ja oft so, dass du dir von diesen Spielen, wenn so wirklich so zwei Schwergewichte aufeinandertreffen, dass du dir da auch ganz besondere Nächte irgendwie erhoffst. Und man muss sagen, meistens ist es auch so. Also eigentlich liefern diese Spiele zwischen Bayern und Madrid oder zwischen Bayern und Barcelona oder auch zwischen Bayern und Paris eigentlich immer ab. Aber letzte Woche war ich eher ein bisschen enttäuscht. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass Bayern München die Tore nicht gemacht hat, sondern das hat auch damit für mich zu tun, dass Madrid eigentlich überhaupt nichts gemacht hat nach vorne. Also es war natürlich in gewisser Weise clever, aber ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Das Spiel, das hat aber auch schon so komisch angefangen. Ich war auch wirklich ein bisschen verwirrt. Da hat sich da Robben früh verletzt und dann Boateng und ich wusste gar nicht, was los ist, weil du wurdest ja direkt zu Beginn des Spiels zwei Auswechselmöglichkeiten beraubt, nicht, weil es war ja ohne gegnerische Einwirkung, aber das Spiel hat schon sehr merkwürdig begonnen und dann haben wir sie ja wirklich hinten reingedrückt und dann, ja gut, das 1-0 von Kimmich hätte auch gar nicht fallen dürfen. Also also wirklich ohne das 1, ohne Witz, war das 1-1? Das 1-0 von Kimmich. Na, 1-0 hat doch Marcelo Kimmich geschossen. Nee, das 1-0. Kimmich 1-0. Wir haben geführt. Wir haben geführt, ja sicherlich. Bin aber ich bescheuert oder was? Ich dachte immer, Madrid hätte geführt. Okay. Tja, du bist wohl bescheuert. Ja, scheint so. Aber gut, das ein vernünftiger Torwart hätte den gefangen, locker. Aber ja, ist doch so, oder nicht? Ja, der Torhüter, das ist eigentlich ein Witz. Der hat dann natürlich gut gehalten und so, da kann man ihm dann zugute halten, dass er das abgeschüttelt hat und dass er sich aus seinem Tal rausgekämpft hat oder so. Aber der Kaelor, na was, der muss da weg. Nee, das ist das nicht. Ist das nicht die Torhüterin der deutschen Nationalmannschaft? Oh, Gott sei Dank hat noch mal einer den Witz gemacht, Pocho, danke. Nee, aber sieht doch wirklich so aus. Ach Quatsch, das sieht überhaupt nicht so aus. Das ist noch weniger zu tun als Rutenbeck und Kronk. Das war ja von mir schon schlecht, aber diese Vergleich später. Jetzt aber. Nur weil irgendjemand Haare auf dem Kopf hat, zu sagen, ja Mensch, die sehen ja fast genau gleich aus. Ich rede ja überhaupt nicht von den Haaren. Ich rede vom Gesichtsausdruck. Da habe ich ganz andere Bilder gesehen, wo das wirklich identisch aussieht. Und von den French Nails redet auch Pocho. Ja, was? Von den French Nails. Von den French Nails, ja, das stimmt. Die sind auch gleich. Das sieht man unter den Handschuhen immer besonders gut. Ja, so tief war ich nicht mit involviert, also von daher kann ich da jetzt nichts zu sagen, aber diese Vergleiche da mit Nadine Angerer, so heißt sie nämlich, die ging mir nach 30 Sekunden schon auf den Sack. Aber wobei man auch sagen muss, Nadine Angerer mehr Testosteron versprüht als Kaelor Navas. Ja. Die Frage ist, glaube ich, die wir uns stellen müssen, ist Nadine Angerer nicht die Torhüterin von Real Madrid? Wahrscheinlich wäre sie sogar die bessere Wahl. Das ist eigentlich das Erschreckende. Dass eine Frau, ja, das muss man an der Stelle mal sagen, dass eine Frau, die nicht hinterm Herd steht, plötzlich die bessere Torhüterin ist. Wo sind wir denn heutzutage? Das kann ja wohl wirklich nicht wahr sein. Wo du gerade Frau ansprichst, ich hau gern ein bisschen hausieren mit dieser Sprachnachricht, die du mal geschickt hast, weil wir uns darüber unterhalten haben, dass ja kranke Babys nichts in Delphi-Kursen zu tun haben. Und die fand ich, deine Nachricht fand ich hervorragend. Was? Ich weiß genau, was du durchmachst. Für mich war es auch mal wirklich am schlimmsten, wenn mein Kind krank war, weil irgendein Dreckschwein es nicht hinbekommt, das Kind zu Hause zu lassen, wenn es sich erbricht, ja, oder Bauchschmerzen hat oder die ganze Zeit Dünnschiss. Da denke ich mir immer, welcher Geisteskranke schleppt sein Kind irgendwo hin, wenn es die ganze Zeit in die Hosen scheißt und kotzt? Aber das ist leider Gottes verbreitet. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also das ist immer wieder faszinierend, wie dumm diese scheiß Dreckshuren sind. Es sind immer nur die Frauen, die Drecksnutten. Weil ein Mann da ganz pragmatisch rangehen würde. Was, Kind kotzt? Super, legt sich ins Bett mit dem Kind, guckt Fußball und leckt mir am Arsch. Also besser geht's nicht. oder spielt Computerspiele, bunte, ja, lenkt das Kind auch ab. Nein, so eine Mutti denkt sich, ja, nee, also es geht ja gar nicht, das Kind aus seiner gewohnten Umgebung rauszureißen. Heute ist hier eine Pillermann-Gruppe oder was, und dann müssen wir da auch hin. Und ja, vielleicht tut es dem Kind ja auch ganz gut. Und absolut ist die richtige Entscheidung, da auf seinen Impuls zu hören. Das hast du genau richtig getan. Ab hin da aufs Maul schlagen mit, ja, mit so einer schönen Basie. Vorher noch so ein paar Nägel durchkloppen und dann rockst du da mal den Laden. Das finde ich gut. Unterstütze ich und gewähre dir auch Unterschlupf nach vollbrachter Tat. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch auch da betroffen ist von dieser... Baby, Sie hören das mal bitte kurz weg. Von dieser Drecksfotze, die da ihr scheiß Baby... Arschloch-Baby mit Magen-Darm zu diesem Arschloch-Delphi-Kurs gebracht hat. Wie behindert muss ein Scheißloch sein? Ganz im Ernst. Es tut mir gerade mal ein bisschen leid. Hat ja wohl ein paar von euch erwischt. Ich würde sagen, da spielen wir Batman nach. Baby guckt zu, wie wir die Eltern erschießen. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn so ein dummes Scheißloch sein? Raff ich nicht. Ja, so, das war auch die Leidensgeschichte, welche ich letzte Woche durchleben musste. Letzte Woche. Denn mein Kind hatte Magen-Darm. Die Frau danach, ja, und dann am Ende erwischt es immer das Ende der Nahrungskette, das Alpha-Tier. Und es hat mich dahin gerafft. Aber ich habe God of War durchgespielt. Ich habe aber God of War durchgespielt in meiner Krankheit. Da muss man sagen, es gab auch positive Aspekte, aber ich war im Grunde genommen Schatten meiner selbst. Also entweder habe ich gerade einen Hirnschlag oder also gefühlt fehlen mir gerade 35 Minuten unserer Unterhaltung. Welche denn? In meiner Welt haben wir eingeleitet, dass wir gerade über Real Madrid, Bayern München sprechen. Ja, aber es interessiert doch keine Sau. Ja, ich finde schon sehr interessant. Du wieder nicht? Keine Hoffnung heute? Heute? Gut, sicherlich hier, nee. Also du glaubst, der FC Bayern geht baden. Ich denke auch, das wird nichts. Das wird nichts. Fandet ihr das auch so süß? Gestern, da stand Uli Köhler am Zaun, wo der Bus ankam von Real Bayern. Und da sind dann die ganzen Stars sind dann da lang gelaufen und am Ende auch Mats Hummels. Mats Hummels, der Einzige, der Autogramme gegeben hat. Und Uli Köhler, der Mann des Volkes, hat gesagt, Mats, kurzes Interview. Wollte er gar nicht geben, sondern da stand wohl ein kleines Mädchen neben ihm, das genauso lange da gewartet hat wie Uli Köhler, glaube ich, irgendwie seit 3 oder 4 Stunden. Und dann hat er dem kleinen Mädchen ein Autogramm von Mats Hummels klargemacht. Das fand ich eine der menschlichsten Gesten, die ich jemals erlebt habe. Ja, menschlich gerade ein bisschen weinen, ja. Ne? Wenn man Uli Köhler mal diese behinderte Brille abnimmt, das wäre menschlich gewesen. Weil der Typ, wenn ich den schon sehe da mit seiner blöden Brille und seiner komischen Art, die er da immer an den Tag legt, genau der passt dahin zu diesen Drecksbayern. Ich muss es mal so sagen. Wenn ich das immer sehe, diese Selbstherrlichkeit dieses Vereins, das geht mir inzwischen sowas von auf den Sack. Also das ist wirklich, ich wünsche mir fast schon, dass Madrid heute den Bayern den Hintern versohlt. Muss ich mal so sagen, wie es ist. Ich weiß nicht warum, aber ihr kotzt mich gerade massiv an. Mit eurer ganzen arroganten Art, aber dann die PS in den Momenten, wenn es zählt, nicht auf den Boden bringen. Wo es wirklich darum geht, mal den deutschen Fußball hochleben zu lassen. Da ist dann nichts da. Hier, Gurkentruppe gegen Frankfurt auf den Platz schicken und danach rumtönen, wie geil man doch ist. Aber wenn es gegen Madrid geht, ja, gegen alternde Weltstars, dann ja zieht man halt den Kürzeren. Die machen da mit einer 60% Leistung die Bayern einfach mal platt im eigenen Stadion. So. Und dieser Köhler verkörpert das alles für mich mit seiner behinderten Brille. Muss ich mal so sagen, wie es ist. Nee. Also das ist, wenn ich den Namen schon höre, habe ich schon gar keine Lust mehr auf Fußballberichterstattung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde den einfach widerlich. Ich weiß auch nicht warum. Das ist so ein Lustmolch. Das kann ich mir richtig vorstellen, wie der da immer. Meinst du? Ach, das ist ein komischer Mensch. So ein Sittlichkeitsverbrecher. So. Der hat was Schmieriges an sich irgendwie. Der hat auch unreine Haut, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist immer was, wo ich gleich merkwürdige Anflüge von... Ja, der Verdacht keimt halt auf, dass da irgendwas nicht stimmt. So muss ich sagen. Nee. Also grundsätzlich, um jetzt mal hier die mein bayovarisches Herz auszuschütten. Ich finde auch die Bayern-Mannschaft ziemlich komisch, was da rumläuft. Ich muss ganz ehrlich sagen, Halbfinale ist mega geil. Jetzt kommt ihr wieder, ja, ihr seid nur noch ein Spiel vom Finale entfernt und das ist doch geil und so. Nee, Halbfinale hätte ich niemals gedacht. zur Mitte der Saison, das finde ich super, kann man sich nichts von kaufen, ist mir klar, aber ja, nächstes Jahr gibt es neun. Nächste Saison gibt es neun Anlauf mit verlängerten Verträgen von Ribéry und Robben. Die sind dann 49 und 71, glaube ich. Und dann geht's richtig los. Aber Chris, du sagst dann so, ja, Halbfinale hätte ich niemals gedacht. Aber ihr habt ja nun wirklich dann auch tolle Lose bekommen, dass es bis dahin letzten Endes auch reicht, ja, ins Halbfinale. Da muss doch bei dir jetzt auch irgendwie so die Galligkeit da sein, dass man jetzt ins Finale will. Also wirkt ja fast schon so, als ob du von Anfang an keine Chancen dir ausgerechnet hättest gegen Madrid. Aber du hast doch mit Sicherheit zunächst gedacht, ja, das wird, oder dass es schwer wird, ist klar. Aber du bist doch auch davon ausgegangen, dass Bayern, man sollte sie jetzt noch nicht abschreiben, ja. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn München, ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren, jetzt endlich mal in Madrid gewinnt. Ich glaube, das war das 17. Irgendwie? 17 Jahre? Ja. Ja, und ich glaube irgendwie, Madrid hat noch nie das Rückspiel verloren, wenn sie zuvor auswärts gewonnen haben oder sowas. Habe ich auch mal irgendwie irgendwas gelesen. Also es sieht nicht gut aus, sagen wir mal so. Aber nichtsdestotrotz musst du doch enttäuscht sein, weil also die Meisterschaft, da hast du doch nie dran gezweifelt, oder? Für dich war klar, habe ich auch nicht so dran gezweifelt, aber DFB-Pokal auch nicht. Und was geht's dir denn? Ja, aber um was geht's dir denn dann? Du wirst doch, dass deine Mannschaft Champions-League-Sieger wird. Und wenn du mit dem Material reicht es meiner Meinung nach aktuell nicht. Und dieser Lewandowski, der geht mir sowieso auf den Nerv. Sollen wir lieber einen Wagner spielen, ganz im Ernst. So, du sagst, mit dem Material reicht's nicht. Ich glaube schon, weil du hast ja gesehen, dass genügend Chancen da waren und dass der alte Opi da gepumpt hat wie so ein Weltmeister auf der linken Seite und für ordentlich Wirbel gesorgt hat. Das hat auch jeder erkennen können. Ich glaube zwar, dass wenn da Kingsley Coman hätte spielen können, da wäre da mal richtig die Luzi abgegangen. Aber im Prinzip glaube ich noch nicht mal so sehr, dass man das hier rein aufs Spielermaterial runterbrechen kann. Also das ist dann, ich würde das wirklich an einer Personalie festmachen und das ist für mich Lewandowski, weil der steht da vorne drinne, um die Tore zu schießen. So, und ich weiß jetzt, natürlich geht es jetzt los, der schießt nie die wichtigen Tore und so, die Diskussion gab es ja jetzt die letzten Tage immer wieder, aber nichtsdestotrotz ist das halt für mich der eklatanteste Unterschied zwischen einem Spieler wie Lewandowski und anderen Weltklasse-Offensivspielern, dass die genau in solchen Momenten immer abliefern. Also das nichtsdestotrotz gab es ja jetzt da diese bei Twitter zum Beispiel diese Tafeln, wo die Stats irgendwie gegenübergestellt wurden, dass Lewandowski seit 2000 oder in den letzten vier Champions League-Saisons nur 11 Tore geschossen hat und irgendwie Cristiano Ronaldo 26 oder so. Es ist so. Also Lewandowski ist möglicherweise nicht der Mann für die ganz großen Spiele. Es scheint fast so. In der Bundesliga. Wir dürfen jetzt aber auch nicht vergessen, wenn Lewandowski heute Abend wiederholt, wie damals in Dortmunder Trikot 4 Tore schießt, dann fangen wir wieder an zu sagen, dass es der größte Spieler aller Zeiten ist. Ne? Also es ist immer ein schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Also ich würde einiges von Carsten Janka geben. Ja. Ich habe jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder gehört, die Überlegung, ob das so sinnvoll ist, dass der Heinkes Lewandowski immer nur von der Bank bringt bei Ligaspielen und dass der da so ein Stück weit ja seinen Rhythmus verliert. Jetzt weiß ich, dass Lewandowski ja selber einen zweiten Stürmer gefordert hat, der ihn so ein bisschen entlastet. Ja. Nichtsdestotrotz, also ganz abwegig finde ich das auch nicht, dass ein Stürmer, der dann im Ligabetrieb immer nur von der Bank kommt, dass es für den vielleicht schwer ist, dann erstmal wirklich auf dem Punkt da zu sein, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Und Madrid macht das zwar mit Ronaldo auch, dass sie den dann und wann mal draußen lassen, aber ich weiß gar nicht, kommt der oft von der Bank oder ist es eher meistens, also nicht oft, aber mehr in der Liga meistens, nicht. Nee, wenn er nicht spielt, dann spielt genau, er gar nicht. Genau, so ist nämlich, darauf wollte ich hinaus. Wenn er nicht spielt, dann ist er nicht im Kader. Oder sitzt nur auf der Bank. Aber der wird dann nicht eingewechselt, so wie Lewandowski. Vielleicht hat das auch irgendwie damit was zu tun. Weiß ich nicht, das würde ja dann bedeuten, dass das 4 Jahre der Fall war. Und das war ja nicht der Fall. Wir hatten ja lange kein Backup. Aber war er nicht verletzt? Ja, aber war er nicht verletzt im letzten Jahr? Also war das irgendwie so, dass er da nicht so richtig fit war? Das war doch die Nummer. Ja, genau. Also da kann man mit Sicherheit sagen, okay, da hat er wahrscheinlich gespielt, obwohl er hätte nicht spielen sollen, aber man hat halt gedacht, es gibt halt niemanden, den wir sonst da reinstellen können. Und dann sind wir bei dem Punkt, dass Bayern München vielleicht dann auch in Sachen Kaderplanung da ein bisschen was falsch gemacht hat. Absolut, haben also, sie auch, ja. Da fehlt vielleicht dann auch jemand, der ein bisschen Druck ausübt auf Lewandowski. Das heißt nicht, also ein Wagner ist ja eine ganz klare Nummer 2. Ja? Der kann die Kisten machen, wie er will. Er ist, solange Lewandowski halbwegs trifft, einfach die Nummer zwei, der Backup. Aber wenn du einen jüngeren Stürmer hättest, der auch so, sag mal so, in Richtung Weltklasse tendiert, soweit man das natürlich im Vorfeld überhaupt abklären kann, dann würde ich das, glaube ich, also ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht für so einen Spieler wie Lewandowski, dass der da auch ein bisschen Druck bekommt. Wobei ich gehört habe, dass der sehr egoistisch sein soll. Hört nicht immer so die besten Sachen von Robert Lewandowski. Aber es ist natürlich die Frage, wenn du da jetzt einen jungen Spieler holst, wie man ja scheinbar mal diesen Gabriel Jesus holen wollte, den sich ja Man City letztes Jahr oder wann geholt hat, ist es natürlich auch die Frage, ja, der spielt dann wahrscheinlich auch oft nicht. Und dann ist es natürlich hinderlich wegen der Entwicklung des Spielers. Also das ist immer ein sehr, sehr schmaler Grad. Ich glaube, dass du mit Lewandowski und dahinter Wagner ist ja auch kein Blinder, das müssen wir erstmal wirklich sagen. Das ist, glaube ich, schon die optimale, dass das die optimale Situation ist, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass Robert Lewandowski funktionieren muss. Ob der nur 15 Minuten spielt oder 95, der muss funktionieren. Weil das ist sein Anspruch, das ist der Anspruch der Fans, des Vereins an diesen Spieler. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt noch irgendwie ihn so ein bisschen jagen und kitzeln muss mit irgendeinem jungen, talentierten Stürmer. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das geht auch nicht. Dann ist er. Ich glaube, das geht nicht. Aber grundsätzlich, die Kaderplanung wird auch schön, wenn wir dann unser Sonderheft machen sollten. Denn ich glaube, diese Transferperiode wird wegweisend für Dortmund und Bayern. Es kann tatsächlich sein, dass bei Bayern relativ wenig passiert, dann raste ich aus, weil da muss irgendwas passieren. Wenn die da nochmal so einen verfickten Rudi holen oder so, wenn ich den schon sehe, diesen behinderten Spasti, du, da kotze ich ab, denn als er da aus dem Bus ausgestiegen ist, hat keiner, hey, Sebastian, Rudi, hat keiner gerufen, weil ich weiß nicht, so ein Transfer bringt einem keinen weiter. Das ist ein Spieler, damit füllst du deinen Kader auf, ach, Mensch, wir müssen ja 23 Spieler diese Saison haben. Nee, holen wir doch mal einen scheiß Rudi. Jetzt hören wir doch mal Konkurrenten. Auf. Das ist das, was. Genau, da wollte ich jetzt auch mal drauf. Du schadest den Konkurrenten. Und fick dich doch mal. Nee, nicht fick dich. Das ist das typische Bayern-Ding. Da werden keine Spieler verpflichtet. Haben wir Angst vor Hoffenheim gehabt oder was? Ja, also. Ja, natürlich. Bayern ging ganz schön der Arsch, als die gesehen haben, dass Hoffenheim mit ihrem relativ überschaubaren Kader, auch wenn da ein Hopp dahinter steht, auf einmal aufsteigt und die Bayern ein Problem am Schritt zu halten in der ersten Saison. Ich glaube schon, dass bei Bayern sehr, sehr viel Aktionismus immer an den Tag gelegt wird. Und Hoffenheim haben die immer so ein bisschen auf den Schirm und passen da schon rechtzeitig auf, dass da bloß sich nicht was entwickeln könnte. Das ist kein Zufall, dass da ständig Spieler weggekauft werden. Also das hat auch nichts mit Angst zu tun, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass Bayern vor irgendeinem Verein aus der Bundesliga ansatzweise Angst haben hat. Ja, okay. Ja, oder Angst haben muss das auch nicht. Aber ich gebe Ricky da recht, und das war immer schon so, das war in den 70ern so, das war in den 80ern so, das ist heute so, dass Bayern wirklich hingeht und sukzessiv Mannschaften zerstört. Das ist aber halt auch im täglichen Arbeiten und in der Wirtschaft ist das ja auch so, dass man versucht, seine Konkurrenzgeschäfte kaputt zu machen, ob es mit Angeboten oder sonst irgendwas ist. Das ist auch legitim, muss man dazu sagen. Ja, ist es im Fußball aber auch. Ja, genau, es ist völlig legitim. Und ja, ich würde es wollen, dass, wenn es mein Verein wäre, dass er genau das Gleiche macht. Aber ich gebe Chris da auch in der Hinsicht recht. Die Transfers von Rudi und Süle verstehe ich nicht, weil die auch einfach nicht zum Verein passen. Süle verstehe ich noch. Nein, der kann doch keine zwei Sätze gerade reden. Ja, das stimmt, hat er recht. Ja gut, also wenn es danach geht. Da muss er noch mal. Ja, danach geht's für mich. Wenn du zum FC Bayern wechselst oder wenn der FC Bayern einen Spieler darstellt als seinen Spieler, dann sind das auch in der Regel heutzutage, nicht vor 10, 20 Jahren. Heutzutage müssen das Spieler sein, die auch eine gewisse Grundintelligenz haben. Und bei Niklas Süle gehe ich davon aus, dass der nach der 9. Klasse abgebrochen hat. Ich kriege jetzt kein Interview geladen, wo mir das jetzt eklatant aufgefallen wäre. Ich habe nur die Interviews jetzt nach dem Madrid-Spiel von ihm im Kopf. Die fand ich jetzt, der sieht halt unglaublich bescheuert aus. Also wenn der so nah rangezoomt wird, das ist schon, da ist also. Er sieht aber auch gleichermaßen beeindruckend aus, wenn der da. Körperlich ja, ich finde auch, also, das Gesicht nicht so sehr. Wenn du da auf den zuläufst, kann ich mir schon vorstellen, also dass der dir auch mal einer wegdrischt. Da war ich übrigens überrascht, dass der mit Ronaldo vom Tempo her mithalten konnte. Das hat mich wirklich überrascht. Also Ja. So ein Ronaldo mal im Antritt, zumindest, also er wirkte etwas schneller, aber ich vermute, dass er da ein Stück weit früher auch gestartet ist. Aber nichtsdestotrotz, es gab ganz andere Spieler, die bei Ronaldo keinen Stich gesehen haben. Also das war schon in Ordnung, was er da gezeigt hat. Den Süle-Transfer würde ich auch gar nicht so sehr kritisieren, aber das mit Rudi und so. Es sind doch immer diese Rudis und Rode-Transfers. Aber das sind immer die Herzen der verschiedenen Rode, siehst du? Den habe ich schon ganz aus dem Kopf gestrichen gehabt. Aber Rudi war ein ganz wichtiger Bestandteil bei Hoffenheim zum Beispiel. Bei Hoffenheim, ja. Ja, absolut. Und da hast du richtig einen Stecker gezogen. Vielleicht hat sich das jetzt auf die Saison gesehen gar nicht so negativ ausgewirkt bei Hoffenheim, aber es hätte halt für Hoffenheim, es gab ja mal so einen Punkt, wo sie wirklich auch nach unten gerauscht sind, es hätte für Hoffenheim aber auch wirklich richtig in die Hose gehen können und die wären jetzt auf Platz 11 oder 12 oder so. Also du ziehst den Stecker doch in Frankfurt jetzt genauso. Ja, das macht man im Endeffekt auch. Dieser Transfer oder Transfer, sage ich, aber diese Trainerdiskussion versaut aktuell Eintracht Frankfurt die Saison. Aber das im Endeffekt hat sich das Eintracht Frankfurt selber zuzuschreiben, oder auch beziehungsweise das, der Trainer. Die Bayern sind halt Teil des Ganzen, aber profitieren im Endeffekt jetzt akut nicht davon. Vielleicht, wenn überhaupt im DFB-Pokalfinale, aber es ist ja jetzt nicht so, dass Frankfurt ein großer Konkurrent war für den FC Bayern. Ich würde den Bayern gerne irgendwas vorwerfen auf die Art, das darf man nicht, das ist verboten, das zu machen. Das kann man aber nicht. Warum? Weil die Macher dahinter, und jetzt meine ich nicht ein Hoeneß oder sonst was, sondern die Macher dahinter. Mich. Zum Beispiel. Ja. Aber die sind ja nicht blöde. Die wissen ja, was sie tun. Und da kommt dann natürlich am Ende auch irgendwo raus, dass man, natürlich kann man dann sagen, man schadet einer Mannschaft. Und wer das verneint, der ist auch ein bisschen blind. Aber die machen ja nichts Verbotenes. Das ist ähnlich wie bei Videospielen. Ich kann da immer jetzt mal nur als Beispiel Counter-Strike nehmen. Bei Counter-Strike ist das so, da gibt es ein automatisches Scharfschützengewehr oder wie man in den Kreisen sagt, ein Autotacker. Das ist eine totale Nutzung. Autotacker, mache ich aber auch oft ganz gerne mal No-Scope, muss ich sagen. So, das glaube ich dir. Und wenn du dann hingehst und das während einem Competitive-Spiel benutzt, wirst du angemotzt bis zum Umfall, warum du so eine scheiß Waffe benutzt, die ja überhaupt kein Skill erfordert. Ja, aber sie ist ja Teil des Spiels. Und genau so, und da schlage ich den Bogen zu, ist das Transferieren von Spielern, Trainern, Verantwortlichen etc. ist ja auch Teil des Spiels, des Zirkus Bundesliga, um es mal so zu nennen. Und das kann man den Bayern nicht vorwerfen. Das Einzige, was man denen vorwerfen kann, ist irgendwie zu sagen, ja, dann sind aber nicht ganz nett dem anderen Verein gegenüber. Das geht denen dann am Arsch vorbei. Ist halt so. Ja, gut. Spielst du viel AWP? Ich? Nein, nicht mehr. Gar nicht. Nicht mehr? Hast du viel? Ja, als ich noch in niedrigeren Rängen war, aber jetzt bin ich da zu alt für, weil ich nicht so schnell reagieren kann. Ach echt? Hast du deinen Spielstil deinem Alter angepasst? Ja. Erzähl mal. Ja, ist halt so. Ne? Ich kann nicht mehr so schnell reagieren und so weiter und bin auch nicht mehr so unzittrig durch Konsum von diversen Mittelchen. Von daher ist der AWP nicht so meine Waffe, ne? Ach, guck mal, was ist jetzt so? Bist du eher dann doch AK wieder zurück? Oder Desert Eagle, wie wir... Ja, ich bin so Diegel-Typ. Wir sagen nur Diegel. Diegel, ja, sagen wir. Ja. Nur schön. Also wenn ich den Bayern was vorwerfen will, dann vielleicht so eine Aufstellung wie gegen Frankfurt. Das fände ich dann schon... Nein, das kannst du dir nicht vorwerfen. Die haben doch 4-1 gewonnen. Ja, natürlich haben sie 4-1 gewonnen. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass das eher an Frankfurt lag. Also Frankfurt hat halt wirklich einen richtigen Scheiß gespielt. Allein, dass die da Spieler in Manndeckung nehmen, von denen noch nie jemand was gehört hat, da fragst du dich halt auch, okay, was soll das jetzt eigentlich gerade werden? Das sind so Dinge, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber wenn Frankfurt da... Dieser Evinja war aber ganz gut, ne? Oder wie der hieß. Die sind alle nicht schlecht gewesen, aber die haben natürlich wirklich davon profitiert, dass Frankfurt da erschreckend schlecht aufgetreten ist. Und ich glaube, warum sollen sich die Spieler denn noch anstrengen, Ricky? Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber warum sollen sich die Spieler in Frankfurt denn noch anstrengen, wenn sie genau wissen, dass ihr Übungsleiter im nächsten Jahr eh nicht mehr da ist? Ja, gut, die Spieler sind aber noch da. Ja, aber das ist doch, da redet doch am Anfang der nächsten Saison keiner mehr. Da kommt der neue Trainer, dann kommt der Hype um Trainer XY, der dann sagt: Ja, unsere Karten werden neu gemischt. Und, da geht's die Champions League jetzt natürlich nicht mehr, aber für Frankfurt ging es ganz lange noch um die Champions League. Ich meine, das ist Eintracht Frankfurt und die haben eine gute Möglichkeit gehabt, in die Champions League zu kommen. Ja, also aber wenn das kein Ansporn ist, weiß ich nicht, was natürlich, sonst. Natürlich, da gebe ich dir recht. Aber die Spieler sind sowas von abgefuckt durch die ganzen letzten Wochen. Ein Frankfurter Spieler, hätte nach der Bekanntgabe von Kovac als nächster Bayern-Trainer, hätte das Spiel seines Lebens machen können. Er hätte 14 Tore in 13 Minuten schießen können in der Bundesliga und kein Mensch hätte über ihn gesprochen, sondern darüber, wo Kovac nächstes Jahr in Grünwald wohnt. Da gehe ich nicht zu 100% mit. Ich weiß zwar, was du meinst, und ich gebe dir im Prinzip auch recht, dass für die Spieler natürlich, vor allem ist es für die Spieler auch schwierig, wenn du da einen Trainer stehen hast, der ja auch zuvor viel über Verhalten im Fußball gesprochen hat, über die Etikette, sage ich jetzt mal, und dass Verträge gelten müssen und so. Wenn der jetzt da steht und seinen Vertrag nicht bricht, aber die Mannschaft, ich sag mal, im Stich lässt, schwierig. Ja, das da gebe ich dir absolut recht. Aber für den Spieler selber, ja, der jetzt da einen Vertrag hat mit Eintracht Frankfurt und wirklich die Möglichkeit hat, hier Historisches zu schaffen, weil das ist nicht weniger, ja. Also mit Frankfurt in die Champions League einzuziehen, das kommt fast einer Meisterschaft gleich. Das muss man halt auch mal sagen. Das ist ja keine Mannschaft gewesen, die man im Vorfeld irgendwie auf dem Zettel hatte in Sachen Platz 4, 5 oder 6, sondern das war eher so ein Kandidat, wo man gesagt hat, ja, nach der Rückrunde im letzten Jahr mal gucken, dass die nicht in den Abstiegskampf irgendwie mit reingezogen werden. Also die hatten hier eine megamäßige Möglichkeit und verkacken das alles in 6, 7 Spielen. Und das, egal ob da ein Trainer geht, egal ob irgendwelche Spieler gehen, das kann ich nicht gelten lassen. Also da müssen genügend Spieler noch da sein, die im nächsten Jahr eben so gut wie möglich sich präsentieren möchten, auf der höchsten Ebene, auf der größten Bühne des Fußballs gegen die Besten der Welt spielen. Das muss doch eigentlich ein Ansporn genug sein. Das kann doch nicht sein, dass da jemand sagt, naja, Kovac geht, jetzt, ach, scheiß drauf. Dass das Auswirkungen hat auf die Mannschaft, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da gab es ja auch noch andere Störfeuer, der Radetzky-Transfer beziehungsweise dieses Hin und Her mit ihm, wo er jetzt spielen wird. Komischerweise hat das korreliert mit seinen schlechten Leistungen. Der hat immer super gehalten, plötzlich kam das Thema auf, dass er in der nächsten Saison nicht mehr bei Frankfurt spielt. Da lässt er da so Dinge rein wie gegen Werder Bremen, ja, also wo ihm da der Ball so über den Handschuh flutscht und so. Also das sind ja schon sichtbare Auswirkungen gewesen. Dazu kommt übrigens dann natürlich auch noch das Verletzungsproblem, was sie bekommen haben. Ein ganz wichtiger Spieler mit Boateng fällt ihnen aus in den letzten Spielen. Also das ist ja auch wirklich ein enorm wichtiger Faktor für Frankfurt, der da wegbricht. Das hängt alles ein Stück weit mit zusammen. Und, das fand ich auch noch interessant, dass Frankfurt, wer hat denn das erzählt? Ich glaube, beim Rasenfunk habe ich das gehört, genau. Dass Frankfurt jetzt wirklich von Spiel zu Spiel weniger Kilometer über die 90 Minuten macht. Und da wurde spekuliert, ob Frankfurt jetzt einfach die Körner ausgehen in den letzten Spielen. Also dass einfach die Saison so kraftraubend war, dass es jetzt nicht mehr reicht. So, also okay, Ich wollte jetzt mal wieder kontraproduktiv sein. Ich glaube, du musst deine Zeit einfach sinnvoller nutzen als diese ganzen scheiß Fußball-Podcasts. Ja? Ich finde es sehr, sehr interessant, weil vor allem die Podcasts, die sich mit einem Verein auseinandersetzen. Also, aber sollst du denn Götter neben dir dulden? Nee, genau deswegen, das macht man ja so. Man beobachtet den Feind letzten Endes aus so einer sicheren Hab-Acht-Stellung und schlägt dann zu. Wenn die nur einmal irgendwas Rassistisches sagen, poste ich das sofort. So wie beim Laser, unser Stadionsprecher, der einmal gesagt hat bei der Spielervorstellung, Mensch, an Tassos Donis, du bist ja richtig braun geworden im Urlaub, aber so braun wie dein Nebenmann bist du noch nicht. Und da stand ein Schwarzer neben denen und ich habe sofort gepostet. Ja, ich habe sofort gepostet auf Twitter, sofort. Und dann wurde das, der Lasergate wurde daraus gemacht. Überall, auf allen VfB-Blogs war dieser Tweet zu sehen. Lasergate. Ich war's. Immer zuschlagen, wenn's... Du hast den Lasergate losgetreten? Ich habe den Lasergate losgetreten. Ich habe es aufgenommen. Ich habe es drauf gehabt, wie er es gesagt hat. Dein Nebenmann ist aber noch ein bisschen dunkler als du. Oder noch schwärzer als du. Oder so schwarz wie dein Nebenmann wirst du nicht. Oder irgendwie sowas war's. Sowas schwarze Herei, was du da machst. Das ist wirklich... Das war ganz schön. Das war... Das ist investigativ. Das ist investigative Leistung. Aber jetzt geht's los. Ich will mal ein kurzes Thema anschneiden, was auch ähnlich ist. Und Avengers okay, Infinity War? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Katastrophe. Was ich sagen komischerweise viele aus meiner Timeline. Komischerweise haben sie auch alle recht, weil der Film unglaublich scheiße ist. So, pass auf, muss ich kurz erzählen. Wir waren im Kino. So, und dann bin ich erstmal eingenickt. Ne? War ja auch 22.30 Uhr. 22.30 Uhr im Kino und dann fucking 45 Minuten Werbung und dann gehst du halt, gehen da Marvel Studios Logo los und da denkst du ab jetzt noch 2,5 Stunden. So, erstmal eingenickt. So, pass auf. Und dann, mein Kumpel neben mir hat sich die ganze Zeit aufgeregt. Ne? Er hat immer, also ist jetzt, ich spoiler nicht, aber immer wenn irgendwer stirbt, endlich ist er weg. Übelst laut. Und es war so peinlich. Und ich habe mich dann auch ein bisschen mit ihm unterhalten, auch wo wir danach noch in welche Shisha-Bar wir gehen und so. Und dann hat die Dame neben mir, rechts neben mir, welche fremd uns war, doch mir mal geraten, ruhig zu sein. Und da habe ich gesagt, ich finde den Film so scheiße, habe ich zu ihr gesagt. Und dann hat sie gesagt, ich finde den ganz gut. Und dann habe ich sie halt gefragt, aber warum denn? Und dann, das war der Moment, wo sich ihr Freund neben ihr eingeschaltet hat, eine relativ große Diskussion losgedreht hat. Möglicherweise verstehe ich die Person, weil ich diese Diskussion in einem ausverkauften Lichtspielhaus losgetreten habe. Aber dabei wollte ich doch den Menschen nur klar machen, dass ich ja viel mehr Sachverstand von Filmen habe als sie und sie diesen Film nicht gut finden sollen. Und dann gab es eine kleine Diskussionsrunde, sage ich mal, in Reihe 11. Und aber der Film ist wirklich scheiße. Viel zu lang, viel zu scheiße. Und was wolltest du sagen? Ich muss kurz noch sagen, dass mit dieser Werbung da vor Kinofilm, das ist wirklich was Abartiges. Es ist ungefähr wie, wenn man zum Spiel Hannover 96 gegen Bochum geht und als Vorspiel noch Wolfsburg gegen Mainz gucken muss. Da im Endeffekt schon nach der ersten Halbzeit des Vorspiels wünscht man sich, dass irgendjemand einen das Leben nimmt oder so. Also deswegen gehe ich auch nicht ins Kino. Kann nicht diese ewigen Werbescheiße-Kacke da über mich ergehen lassen. So, ihr müsst unbedingt, Potsche, wenn du mal wieder ins Kino gehst, guck nicht Avengers Infinity War, sondern A Quiet Place. Mhm. Hast du mal was von dem gehört? Mhm. Alter, nee. Das war einer der krassesten und intensivsten Kinoerlebnisse, die ich seit Jahren hatte. Ich habe da nur von dir gehört. Es hat mich mitgenommen. So, Potscher, jetzt mach doch mal endlich. Ja, hast recht. Tut mir leid, dass ich so lange über andere Sachen gesprochen habe. Ich wollte aufs Thema Verträge kommen und ich weiß nicht, ob du das in deinem Ablauf irgendwo drin hast. Es gibt aber keinen Ablauf. Thema, nein, natürlich nicht. aber das Thema Schalke und Max Meyer und so weiter, da würde ich gerne mit euch drüber sprechen. Das habe ich hier im Ablauf an Position 3, also das können wir jetzt machen. Okay, sehr gut. Können wir das vorziehen? Können wir vorziehen. Ja, also meine Meinung dazu, ganz klar. Also ich verstehe diese ganze Diskussion im Moment nicht, die da so stattfindet. Und da würde mich echt interessieren, was eure Meinung ist. Max Meyer erfüllt seinen Vertrag. Max Meyer sagt, er möchte nicht mehr bei Schalke sein. Gründe, die jetzt langsam rauskommen, seien, wie auch immer, auf Seiten von Schalke richtig oder auf Seiten Mobbing, von Max- Mobbing. Mobbing wird da ja von gesprochen, genau. Und so, was man so hört und auch was Basler im Doppelpass gesagt hat, dessen Schwager zufälligerweise der Spielerberater von Max Meyer ist. Gibt es eigentlich nur 4 Spielerberater? Immer ist irgendjemand verschwägert, der Bruder von irgendjemandem. Ja. Also, wie bei den US-Präsidenten. Da gibt es auch, ich kann das nachher gerne. Mario Basler mit Donald Trump verschwägert? Ja, ist seine Mutter. Ja. Ach so. Und Tante. Auf jeden Fall. In Personalunion. Denk mal drüber nach. Hast du Donald Trump und Basler schon mal in einem Raum gesehen? Das ist die zweite Frage. Ich überlege gerade. Aber warum wird jemand so an die Wand gefickt wie Max Meyer im Moment, nur weil er sagt, er will nicht mehr weitermachen da? Das ist doch völliger Quatsch. Warum ist das nicht okay, dass ein Spieler sagt, nö, hier gefällt es mir nicht, hier mache ich nicht weiter? Er hat doch seinen Vertrag erfüllt. Ich habe den von mir sehr geschätzten Sascha Rebinger dazu einen Tweet geschrieben, weil er genau Namen und Podcasts kennt doch keine Sau. Indino Veritas ist sein Podcast und ich mag diesen Podcast sehr, kann ich nur empfehlen, geht und natürlich auch um den HSV. Und da habe ich geschrieben, weil er hat sich ähnlich geäußert wie du, Pocho. Also so habe ich das zumindest interpretiert. Beziehungsweise ihm ging es darum, dass er es cool findet, dass Max Meyer heutzutage noch sowas wie ein nicht autorisiertes Interview gibt. Das war ja auch noch so das Fass, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und ich sehe es so, Schalke 04 ist so ein bisschen wie so eine verschmähte Braut, die sich nach einem One-Night-Stand an einem Typen rächen will. Und dazu kommt auch noch der Frust über den letzten Kerl, der hieß übrigens Leon Koretzka und der hat die gleiche Nummer abgezogen. Also das ist einfach so, weißt du, sie sind gerade so die Coolen für sich, ja. Schalke fühlt sich total, wir sind Zweiter, hammergeil, Vizemeister, fuck yeah. Dabei spielen die wirklich im Fußball wie so ein Zehntplatzierter, ja. Gut, erfolgreich, ja, aber auch nur, weil es halt noch genügend andere, noch behindertere Mannschaften gibt. Da nehme ich meine mit dazu. Und Und jetzt auf einmal bricht ihn so ein Stück weit da die Zukunft auseinander. Ja, der Kehrer, der will ja auch weggehen. Der Koretzka geht nach München und das hat ihnen schon nicht gepasst, wie das ablief. Jetzt will der Meier auch nicht mehr für Schalke spielen. Und ich glaube wirklich, dass der Heidel so irgendwie dasteht. Das kann ja alles nicht wahr sein. Wir haben doch alles. Wir haben den Domenico Tedesco. Wir haben eine klare Vorstellung, wie es weitergehen soll. Und die sind jetzt einfach so ein Stück weit beleidigt. Und der Max Meier verhält sich natürlich auch aus meiner Sicht überhaupt nicht professionell. Ja, normalerweise musst du gucken, dass du das Ding irgendwie zu Ende bringst. Aber wenn es wirklich so ist, dass er sich bislang nichts hat zu Schulden kommen lassen, also nicht bislang, sondern bis zu dem Zeitpunkt, als er da gegen Hamburg ausgewechselt wurde und dann er mehr oder weniger dann halt auf die Bank gesetzt wurde als Disziplinarstrafe, weil er seinen Vertrag nicht verlängert, dann wiederum verstehe ich Max Meier, der sagt, fuck you, ich hänge mich hier nicht mehr rein, das kann ja wohl irgendwo nicht sein. Also hier ist ja erstmal entscheidend, von wem ging die Unprofessionalität aus, so sehe ich es zumindest. So, und das kann ich dir direkt beantworten, weil wenn ich eins glaube, dann ist es, dass Mario Basler immer die Wahrheit sagt. Weil der einfach zu blöd ist zum Lügen. Das Coole an Mario Basler ist, wenn der eine Aussage tätigt, denkt er nicht darüber nach, was der im nächsten Satz sagt. Der explodiert einfach, das geht einfach nur hoch. Und das ist auch gut so, weil solche Menschen mag ich, die nicht hinterm Berg halten mit ihrer Meinung. Und der hat erzählt, ich weiß nicht, ob einer von euch den Doppelpass geguckt hat, er hat erzählt, dass Heidel das erste Angebot für Max Meier kam per E-Mail und das zweite Angebot für Max Meier kam ebenfalls per E-Mail. Das heißt, niemand hätte mit ihm gesprochen, persönlich. Und das glaube ich auch, weil Max Meier von Anfang an irgendwie so ein bisschen signalisiert hat, ja, vielleicht will ich nicht bei Schalke bleiben. So, das Heidel und dieser Vergleich, den du gerade gestellt hast, der ist absolut richtig. Aber wenn du die Frage nach der Professionalität stellst, dann kann es auch nicht sein, dass ein Sportvorstand eines Bundesligisten über E-Mail-Kontakt einen Vertrag aushandeln will. Denn dann hat da die Professionalität schon aufgehört in dem Moment. Ich gebe dir recht. Also ich würde, glaube ich, als Spieler oder als Berater natürlich dann auch erwarten, dass man sich zusammensetzt und einfach gerade für so einen jungen Spieler so ein Stück weit auch sich überlegt, was hat man vor, welche Rolle spielt er in den Planungen des Trainers, also die gehören da alle für mich an einen Tisch und sprechen dann darüber, da gebe ich dir recht, aber dazu müsste ich natürlich erstmal zu 100% davon ausgehen, dass es wirklich so war, wie Basler das erzählt, weil es kommt mir zumindest etwas merkwürdig vor, wenn es wirklich nur per E-Mail ablief, dann wenn es so war, dann kann man Schalke schon unterstellen, dass sie diese Personalie vielleicht nicht mit dem nötigen Respekt angegangen sind. So wenn es so war, kann man das, denke ich mal, so sehen. Auf der anderen Seite, wenn es vielleicht immer so ist, dass Schalke ihre Spieler per E-Mail oder mit denen per E-Mail verhandelt, ja, dann muss man vielleicht auch damit leben. Aber da fehlt mir halt der Einblick. Also ich finde es auch merkwürdig, ja, dass man einen jungen Spieler einfach nur per E-Mail versucht, ja, zum Bleiben zu überreden und dass man da kein Leistungsgespräch, würde ich es jetzt mal nennen, führt. Ja, weil das ist ja für ihn ein ganz wichtiger Vertrag, der da jetzt ansteht. Ja, absolut. Und man hat ja, wenn man das so da raushört, und wie gesagt, das glaube ich alles, was da so gesagt wurde, wenn man dann hört, Max Meier wäre ja auch zurückgekommen, von der Nationalmannschaft und dann hätte man ihm gesagt, dass man nicht mehr so mit ihm plane, weil es nicht reichen würde. Dann hätte Max Meier als Argument gesagt, ja, Moment, ich komme doch gerade von der Nationalmannschaft. So schlecht kann ich ja gar nicht sein. Hm. Und dann hat Heidelberg gesagt, ja, Nationalmannschaft würde ihn nicht interessieren. Ich glaube, und davon gehe ich fest aus, ich kenne Max Meier nicht, ich bin nicht so in Schalke involviert, um dazu wirklich zu sagen, aber ich glaube, dass Max Meier einfach ein sehr, sehr, sehr selbstbewusster junger Mann ist und Heidel damit nicht zurechtkommt. Der will, dass da Bücklinge kommen, die sagen, danke, dass wir so viel Geld von dir kriegen, und mehr will der nicht. Und wenn dann einer mal sagt, nee, Moment, ich will aber auch vernünftig behandelt werden hier, dann klappt für den sein Kartenhaus zusammen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass der Max Meier ein bisschen zu sehr von sich überzeugt ist und vielleicht auch nicht so gut beraten wird von Roger Wittmann. Bestimmt, der ist 22. Wenn du dann 5,5 Millionen pro Jahr angeboten kriegst, dass du da ein bisschen abhebst, ist wohl ganz klar, oder? Ja, einerseits schon, aber es gibt ja auch andere Beispiele, die vielleicht anders mit dieser Situation umgegangen sind. Also ich weiß nicht, ich glaube, der Wittmann spielt da eine große Rolle, der Berater von Max Meier. Ich habe das Gefühl, dass er ist ja immer so jemanden, der seinen Spielern sonst was verspricht und oft dann das auch nicht halten kann. Es gab doch mal die Nummer mit Matip, glaube ich, oder wer war das, der auch auf Schalke nicht verlängert hat? War das Matip, der absolut ablösefrei irgendwie da in die Mittelklasse der englischen Liga gewechselt ist? Oder nicht, ist Mate nicht zu... Wohin ist Mate? Ja, der ist nach England gegangen, aber ist ja nicht so gut, denke ich, beigegangen. Mate spielt er bei Liverpool. Nee, den meine ich nicht. Wer war denn das nochmal? Ach, Choupo-Moting, genau, der war's. Der ist doch dann zu wem ist denn der gegangen? Der ist doch zu irgendeinem so einem Arschlochverein gegangen. Pastor Brauchse, ich weiß nicht. Stoke City, genau, ich habe es gerade nachgeguckt. Der ist zu Stoke gegangen und der hat ja seinen Vertrag auch nicht verlängert. Und da hieß es ja auch, ja, nee, der hat super Angebote von, und dann fängst du halt an, so die Top Ten der Champions League aufzuzählen und er landet dann halt bei Stoke City. So, und das war ja auch so ein Wittmann-Ding. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei für Max Meyer ähnlich laufen könnte. Jetzt heißt es ja, dass... Ja, Schaden nehmen beide Seiten. Das ja, aber dann muss man halt den Berater hier auf jeden Fall mit einbeziehen in dieser ganzen Situation, weil er eigentlich dann nicht für den Spieler oder versucht, für den Spieler zu agieren, sondern eher ja rein für den Geldbeutel. Natürlich jetzt, ja, wir wissen, es geht immer ums Geld, wer weiß denn auch, auf welcher Geburtstagsfeier Max Meyer war und wessen Fahrer da vielleicht irgendwo ein Angebot unterbreitet hat. Er würde gut nach Frankfurt passen, Max Meyer. Wenn die in der Champions League oder wenn die in die Champions League gekommen wären, vielleicht wäre es möglich gewesen. Nee, aber ich glaube, für Max Meyer im Prinzip wäre Schalke genau die richtige Station für seine Entwicklung, sage ich jetzt mal so. Wenn der Trainer mit ihm plant, muss man da. Ja, aber wenn er doch nicht will, dann kann man ihn ja auch nicht dazu zwingen. Er will so, ja offensichtlich nicht, weil er. Und dann ist es doch auch nicht schlimm. Das unterstelle ich jetzt. Ich unterstelle, dass er vielleicht auch deswegen nicht will, weil sein Berater ihm eine rosige Zukunft ausmalt, die vielleicht am Ende dann nicht so eintritt, wie es den Anschein macht. Und verweise da auf Erik Maxim Choupo-Moting, der auch von Wittmann dementsprechend beraten wurde, dass er doch jetzt seinen Vertrag nicht verlängern soll, weil hier, da kannst du da spielen und Champions League und was weiß ich. Und jetzt kickt er da in den Untiefen der Premier League rum. Also der Wittmann, ich glaube, das ist ein findiger Bursche, sage ich jetzt mal. Also das ist eine komische Personalie für mich, der da ganz, ganz viel mit reinspielt. Ja. Chris, wollen die Bayern nicht Max Meyer? Nee, kann ich mir nicht. Also in der Zentrale ist, glaube ich... Weißt du, wer das ist? Max Meyer? Ja. Das ist der vom Ausweis, neben Max Mustermann, glaube ich. Der Schwager. Der klingt wie In der Zentrale ist da, glaube ich, erstmal genug bei den Bayern, aber über einen rechten Flügel können wir noch was gebrauchen. Flacco vielleicht. Ja, ein Flacco. Gucken wir, ob er den kriegt. Apropos Erik Tommy. Habt ihr schon das neue Away-Trikot von Gladbach gesehen? Natürlich, bei dir, bei Twitter. Ja, ist das nicht schön? Vom Puma. Ja. Puma steigt ja beim VfB aus zur nächsten Saison, weil man möchte nur noch die ganz großen Clubs. Ja. Nee, Puma wie Adidas möchten nur noch die ganz großen Clubs unter Vertrag haben und da gehört der VfB nicht mehr dazu. Also. Und jetzt wird der VfB wahrscheinlich ab der neuen Saison auch von so einem 0815 Unternehmen ausgestattet. Ich überlege gerade. Ach echt, was denn? Ja, hier Jaco, Bayer Leverkusen, Jaco, glaube ich, oder? Ja, die kommen ja hier bei uns aus der Gegend. Die kommen ja. Ach so. Ja, ja. Hannover deswegen, hat auch Jaco. Ich würde es ziemlich cool finden, wenn hier in der Bundesliga mal jemand von Under Armour oder von New Balance oder so. Bayer Hannover. Ausgerüstet wird. Hatten die New Balance oder? Bayer Hannover. Die hatten Under. Ach echt? Under Armour. Was haben die jetzt? Jaco. Das hat was. Hat so einen Kreisliga-Touch. Also, ja, also schon ich leid, sagen, leid, aber. Ich habe in meiner aktiv erfolgreichsten Zeit als Fußballspieler, das war ungefähr, lass mich rechnen, zwischen 1997 und 1999. Oh ja, Globetrotter gehabt. Ja, nee, und nee, pass auf. Und da habe ich ja Bezirksliga A-Jugend gespielt und da hatten wir auch Jaco. Aus Mulfinger Comedy. Jaco ist von Mulfinger, schon ganz bei uns in der Nähe. Jaco war immer das wirklich Hässlichste, was es so gab an Sachen. Also. Ja, jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass der VfB vielleicht in der nächsten, also nicht in der nächsten Spielzeit, sondern im übernächsten Spiel vielleicht sich einfach diese Sky-Trikots kauft. Ja, Hauptsache Brustring ist drauf. Ne? Hauptsache Brustring ist drauf, ja. Richtig, dass der da hängt. Als du das Trikot da von euch gepostet hast, ich finde das... Ja, ist natürlich ultimativ traditionell, das ganze Design, aber ich finde es nicht schön. Nee, das Design ist aus meiner Sicht völlig misslungen, weil du hast auf einer Fläche ganz konzentriert drei Logos, die sich auch noch komplett unterscheiden. Du hast einen Puma, du hast diesen blöden Mercedes-Stern und dann noch das VfB-Wappen und das spielt sich alles in, ja, ich sag mal so, in einem Viertel des Trikots ab. Das sieht total behindert aus. Tut mir wirklich leid. Also, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich mag das so VfB. Echt, doch, ich finde das gut. Also, es gab so ein paar, auf Twitter gab es so ein paar retuschierte Bilder, wo dann der Puma weggemacht wurde und dann sieht das schon viel besser aus. Aber diese drei Logos auf einen Fleck gefällt mir gar nicht. Und ja, ich bin jetzt eh nicht so der Trikotträger. Also, wenn mir ein Trikot wirklich gefällt, dann habe ich immer Bock, mir das zu kaufen. Und dann, wenn ich das mache, fällt mir auf, du trägst es eigentlich gar nicht. Also, bin jetzt nicht so jemand, also ich könnte zum Beispiel privat nie zu Hause mit dem Trikot rumlaufen. Da würde ich mir einfach blöde vorkommen. Nein, absolut, das geht gar nicht. Ja, es gibt aber genügend Leute, die genau das machen. Also ja, auch absolut. Erwachsene. Das ist halt nicht meine Welt. Ist ja auch okay, kann ja machen, wie er will. Also, das ist ja Geschmackssache. Im Stadion, ich ziehe es manchmal an und dann komme ich mir aber meistens irgendwie blöd vor. Ich weiß auch nicht warum. Also ich bin einfach kein Fan von Trikots. Es ist einfach so. Ricky, ich habe so eine kleine Anstecknadel mit dem VfB-Wappen. Die, toll. Die trage ich dann immer am T-Shirt zum Beispiel, wenn ich ein T-Shirt habe. Wenn ich kein T-Shirt habe, dann nicht. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht so derjenige, der so Trikot trägt und so weiter. Jetzt ist gerade das League-Trikot von Bayern von Chris geschickt worden. Ja, sieht auch gut aus, gefällt mir auch gut. Ja, aber wo ist das geschickt Ricky worden? Gerade gesagt hat, im Skype-Chat. Aber schön, Chris. Schönes Profil. Musst du ganz runterscrollen, das ist das Rote. Guck dir das mal an, das finde ich ganz gut. Also was ich ganz krass finde, ist einfach, dass die Entwicklung bei Gladbach zum ersten Mal so ist, dass ich mir wieder Sachen angucke an Klamotten meines Vereins. Ja, das sieht ganz gut aus. Wo ich sag, das gefällt mir. Das war in den letzten 10, 15 Jahren nicht so. Das Letzte, was ich mir an Merchandise gekauft habe, war, als wir in die Champions League gekommen sind, das erste Mal hier auf in die Champions League, gab es so ein T-Shirt, was die am Ende der Saison angehabt haben. Das fand ich gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das hier sehe, schicke ich euch auch mal rein, kann man sich bei Torfabrik gerne angucken, wer das mal sehen möchte. Das sind Sachen, die gefallen mir auf einmal wieder. Und da wäre ich echt froh, da bin ich echt froh, dass ich auch vielleicht mal in einen Fanshop gehen kann und mal ein bisschen Geld da lassen kann. Den Pulli finde ich auch ganz gut, muss ich sagen. Ne, gefällt mir echt gut. Ja. Also ich erwische mich ganz oft, dass ich wirklich Sachen eigentlich gar nicht so schlecht finde. Also auch von anderen Vereinen, muss ich dazu sagen. Aber ich könnte damit nicht irgendwie rausgehen. Ich weiß nicht, ich komme mir da einfach blöde vor, wenn ich da so einen Fußballverein auf dem T-Shirt habe. Du hast ja gestern auch im Podcast gesagt, dass du generell keine Motive auf T-Shirts und so weiter magst, ne? Ja, das ist auch so, ja. Aber das liegt daran, dass man ja nie ein Unikat trägt und das ist für mich wirklich das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn ich irgendwo unterwegs bin und sehe, jemand hat das gleiche Oberteil wie ich oder so. Das Schlimmste sind also Sprüche. Es gibt nichts Schlimmeres als irgendeine, wenn irgendeine fette Sau irgendein T-Shirt in Tier XL anhat und Chillkröte draufsteht, da krieg ich das. So, das ist doch super. Ja, das ist super. Doch, also Jungs, ganz ehrlich, da sind wir ganz unterschiedlich, aber ich super. Meinst du das ernst? Ich habe so viele von diesen T-Shirts früher gehabt. Also wirklich so viele. Ja, die besten T-Shirts waren wirklich SK, Pünktchen und dann so Nivea. Ne? Nivea-Ding, nie mehr als beim ersten Mal. Oder was ich auf meinem Schulabschluss getragen habe, bevor da drauf stand, ich bin schizophren und hinten ich auch. Das war toll. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt. Abstiegskampf. Hamburg, Wolfsburg. Den Chat aktivieren. Wir müssen schnell weiterleiten. Wer kümmert sich denn um den Chat? Pro Evolution Soccer ohne Champions League. Nee, aber FIFA 18 kriegt WM-Update. Ganz kurz noch für deine kleine Tochter, Chris, hier. Ja? Oh, jetzt. Schick doch mal rein. Ja, for free oder muss man dafür wieder bezahlen? Ja, muss man bezahlen für, aber ist das nicht toll, auch mit Puma und Ich meinte das FIFA-Update. Nein, das FIFA-Update ist umsonst. Und das ist ja goldig. Aber ist denn das so eine Katze oder nicht? Das ist. Ihr seid doch aber die Fohlen. Ja, aber das ist doch der Puma, der kleine Puma. Oh. Ist das goldig? Ja, und beinhaltet was soll das dann darstellen? Ist es dann vollwertig? Alle Stadien, alle Mannschaften, Trikots, etc. Soll wohl, wie ich es hurte, for free sein. Das wäre ja was mal ich was. Geil. Das wär was, ne? Aber ganz kurz, wenn wir jetzt schon bei diesen Videospielgeschichten sind, und da bist du ja der richtige Ansprechpartner, Chris. God of War. Nee, bei Pro Evolution Soccer, da denke ich mir jetzt wirklich, ohne Champions League Lizenz ist schon heftig, oder? Also wenn es wirklich dabei bleibt und die Lizenz, ich gehe mal davon aus, dass dann FIFA sich darum bewerben wird, war für mich jetzt der letzte Grund, bei PES reinzuschauen, wegen der Champions League Lizenz, sage ich ganz ehrlich. Das ist richtig. Für Nicht-PES-Puristen wie uns ist das sicherlich der einzige Grund gewesen, da reinzugucken, weil sie die Champions League Lizenz haben. Aber braucht denn wirklich EA jetzt auch noch die Champions League Lizenz? Wenn sie die sicherlich für einen angenehmen Preis kriegen könnten, dann bin ich der Letzte, der sagt, dass das nix ist, aber also die fehlt natürlich schon, ne, diese Lizenz bei FIFA, aber es ist jetzt nicht so, jetzt hat FIFA auch noch die Champions League Lizenz, da kaufe ich jetzt mir gleich zwei Kopien von, aber nee, ich glaube, für PES wird das nicht einfacher jetzt. Also mich stört es, wenn ich irgendwie Karriere spiele. Ja, und, du hast recht. Und dann kommt dieser Champions Cup, das kotzt mich irgendwie an. Ich will da eine richtige Champions League spielen und nicht so einen albernen Abklatsch, auch mit deutscher Pokal und so, das geht mir auch auf den Sack. Ich will da DFB-Pokal und ich möchte auch das Design und das nervt mich. Also du hast recht, ja. Ich finde es auch gut, dass sie jetzt den DFB-Pokal haben, das bei FIFA, das finde ich auch ganz gut. Kostenloses Update, ja. Cool. Dazu gehören nicht nur die 32 qualifizierten Nationalteams, sowie Holland, Italien, Chile und USA. Na guck mal, da können wir noch richtig die WM auf der Pläse spielen. Übrigens ja. Ein Update, das könnte auch der VfL Wolfsburg gebrauchen. Eischen. Ja, nee, ich muss unbedingt noch über diesen Abstiegskampf reden. Es ist ja schon ein bisschen irre, was da beim HSV abgeht. Ich muss auch ganz ehrlich sein, ich oute mich jetzt hier mit, ich bin für den HSV im Abstiegskampf. Ich weiß nicht, warum. Also erstens mal weiß ich schon, warum, weil mir ist Wolfsburg in der zweiten Liga viel lieber als der HSV. Weil Wolfsburg wirklich, das ist, da habe ich eine Theorie auch. Ja? Du siehst ja jetzt, wie Wolfsburg auseinanderfliegt, wie Leipzig auseinanderfliegt. Das sind ja diese typischen Retortenmannschaften. Und ich habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, wie das eigentlich passieren kann, dass Mannschaften, die im Prinzip ja eine gewisse Qualität haben, die nicht abrufen können, wenn es drauf ankommt, beziehungsweise so abrutschen können wie zum Beispiel Leipzig. Das ist ja fast schon abartig, was die gerade spielen. Und ich glaube, dass das was mit der Einstellung der Spieler zu tun hat, in der Hinsicht, dass du im Endeffekt für eine Auswahl spielst, ja, also ähnlich wie wenn es so eine Weltauswahl gibt oder Kreisauswahl von mir aus, wenn man es jetzt im Kleineren sieht, und nicht für eine richtige Mannschaft. Und ich meine das so, dass, nehmen wir mal den VfB Stuttgart, da hast du halt zum einen das Umfeld, die Fans, die seit Jahren hinter diesem Verein stehen. Du weißt im Endeffekt, was abgeht im Stadion, wenn du nicht deine Leistung abrufst, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Du hast da so einen gewissen Druck sozusagen, wirklich auch abliefern zu müssen. Und dazu kommen dann noch Spieler wie zum Beispiel ein Christian Gentner, der fast seine komplette Karriere bei diesem Verein verbracht hat, hier in der Region aufgewachsen ist und von dem natürlich dann auch nochmal so ein Appell an die Ehre der Spieler vielleicht kommt. Und dazu kommen dann noch Offizielle, die im Verein irgendwie arbeiten. Sei es der Zeugwart, der seit Jahren dabei ist und dann sagt, ich habe noch nie so einen Sauerhaufen gesehen wie euch oder so. Also sprich, da wird vielleicht was vermittelt über die Tradition. Und dann hast du so Vereine wie Leipzig oder Wolfsburg, wo du einfach nur Spieler, die an sich eine hohe Qualität haben, auf den Platz stellst und sagt, hier spielt's Fußball. Und das funktioniert natürlich, wenn's läuft, ja, also dann können die miteinander gut kicken, dann sieht es auch gut aus. Aber wenn's eben nicht läuft, fehlt irgendwie so das Momentum oder der Schalter, der umgelegt wird bei den Jungs im Kopf. Und dieses, ich kämpfe jetzt hier für diesen Club. Ich will alles abrufen. Ich möchte nicht derjenige sein, mit dem der VfB in die zweite Liga muss oder der HSV oder sonst irgendwas. Also dieses Traditionsbewusstsein fehlt, glaube ich, bei diesen Vereinen und deswegen schmieren die trotz eigentlich gutem Kader immer so ab. Oder also hauptsächlich jetzt Wolfsburg. Liege ich da falsch? Ist das völlig behindert? Nee, das ist gar nicht so verkehrt, der Gedanke. Also ich habe so da in der Form noch nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es so erzählst, das Thema Auswahl und zu sagen, dass man sich da nicht so fühlt, als ob es so wäre, das kann ich schon nachvollziehen. Und besonders, weil das oft auch an diesen Vereinen natürlich junge Spieler sind, die noch viele Jahre vor sich haben bei verschiedenen Vereinen, denken die vielleicht, das ist auch nur so eine Art Präsentierteller, wo sie sich, und sie haben jetzt keinen neuen Verein gefunden und dann sackt es zum Ende der Saison ab. Ne? Aber wobei natürlich so ein Cater zum Beispiel, wer weiß, der wird ja billiger, je schlechter die platziert sind, sobald ich das jetzt mitbekommen habe. Ach, ist das echt so? Ja, ja, das ist 10 Millionen echt so? Weniger oder so. Wenn sie nicht in die Euroleague kommen. Wenn sie nicht in die Euroleague kommen, muss Liverpool nur 55 oder so bezahlen. Statt diese so, 65. Und vielleicht kriegt er das ja noch zusätzlich als Handgeld. Das ist ja noch nicht mal unrealistisch, sowas. Ich meine, natürlich moralisch total scheiße, aber. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Keita, also den nehme ich da sogar fast schon raus, weil der für mich noch verhältnismäßig okay Leistungen gezeigt hat. Aber auf deine Frage zurückzukommen, das ist gar kein so dummer Gedanke, den du da hinstellst. Der ist auch gar nicht so aggressiv, wie ich ihn jetzt eigentlich von dir gedacht hätte, als du angefangen hast, darüber zu sprechen, sondern das hat natürlich auch was, eine ganz große Sache mit Kopf und mit Denken zu tun. Und ich glaube, es ist einfach ein Unterschied. Da ist man ja überrascht, dass Ricky was sagt, was man mit Kopf und Denken für eine Verbindung bringt. Also muss man wirklich sagen. Ja, wirklich, das hat mich selber ein Stück weit überrascht. ich höre es mir nachher gleich nochmal an. Aber und gerade kommt rein, Thomas Anders ist in der X-Factor-Jury. Ich wollte es nur mal sagen. Oh, das ist. Dann ist natürlich geil. Ja. Aber nichtsdestotrotz, in der aktuellen Phase hat man jetzt schon das Gefühl, dass bei Wolfsburg wirklich überhaupt niemandem mehr was einfällt. Da entlassen die 2 Spieltage Verschluss oder 3 Spieltage Verschluss noch ihren Sportvorstand. Also das ja, ist aber so das Move. Ist doch auch ein Kasper gewesen, oder? Ja, gebe ich dir ja recht. Hast ja recht, aber muss man das wirklich 2 Spieltage Verschluss machen? Das macht keinen Sinn. Nein, dann habt ihr das nicht, dann seid ihr nicht genau im Thema. Dann seid ihr beide nicht genau im Thema. Jetzt. Es gab vorher Berichte, die ich, Moment, ich sag die Quelle direkt bevor, naja, also Pocho erzählt mir nur Manu Thiele. Manu Thiele wird Manager bei Wolfsburg? Ja. Und ich traue es ihm zu. Ich absolut auch. Der hat ja schon die Sky-Kommentation. Und zwar kam dieser Artikel, den ich dazu gelesen habe, der kam raus am, kann ich nicht mehr sehen, auf jeden Fall war es vor ungefähr 1,5 Wochen, kurz bevor wir die letztwöchige Sendung verschoben hatten. Da hatte ich mir das nämlich notiert als Link. So. Und zwar war es da so, dass auf der Telekom-Startseite, die mittlerweile ungefähr vergleichbar ist wie die Bild-Zeitung, ich glaube, dass da irgendwie so ein Bild-Chefredakteur jetzt arbeitet, weil da geht es eigentlich nur noch um Titten und Skandale. Schön. Auf jeden Fall ist das so, dass vorher eine angebliche Maulwurf-Affäre in Wolfsburg stattfand. Und ich kann diesen Link mal gerne reinposten. Ja. Damit ihr das auch mal seht. Und in diesem Artikel geht es darum, dass es angeblich einen Maulwurf in Wolfsburg gibt, der diverse Themen und so weiter ausplaudert. Und ich glaube einfach, dass wir mit der Entlassung von Olaf Rebbe einfach da genau diesen Maulwurf haben. Und dieses Thema kam halt nicht wirklich auf, weil er dann kurz danach direkt entlassen wurde. Ja, aber nochmal, das mag ja alles richtig sein, aber in der aktuellen Situation, 3 Spieltage vor Schluss einfach den Entscheider sozusagen vor die Tür zu setzen, bringt ja nun wirklich gar nichts. Also das bringt ist nur ja, Unruhe, bringt nur Unruhe. Hat man denn damit gerechnet, dass man wirklich Horst Held verpflichtet und sagt, hier, Herr Rebbe wird freigestellt, aber direkt die Top-Personalie Horst Held verpflichtet? Hat man sich da ein bisschen verzockt oder was? Was haben die alle mit Horst Held? Ich finde, der macht keinen schlechten Job überall. Ja, kann ja gut sein. Jetzt geht's aber los, meine Güte. Ja, aber du kannst doch nicht erst in der Hinrunde als Horst Held sagen, ja, ich möchte zu meinem Herzensverein nach Köln, weil da komme ich her und darum will ich da wieder hin. Und da kann ich viel besser auf der Tribüne rauchen als auf Schalke. So, und dann gehst du eine Woche später hin und sagst, ja, also es hat ja gar nicht so mit Herzensverein oder Tradition zu tun. Ich möchte ein Projekt aufbauen und darum will ich jetzt Sportdirektor in Wolfsburg werden. Irgendwas stimmt doch auch bei dem im Kopf nicht, oder? Ja, ja, absolut. Wir wissen alle, was der Grund ist. Geld. Ja, natürlich, aber es ist eine absolute Unverschämtheit. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da eine Zukunft gibt in Hannover mit Horst Held. Und ich glaube, Kind will den doch gar nicht mehr haben. Kind hat doch schon gesagt, das wird kein drittes Mal geben, dass wir uns sowas gefallen lassen. Ja, und das deutet für mich nicht darauf hin, dass er jetzt Horst Held auf Lebenszeit verpflichtet. Ja. Also, genau das, ja. Der wird nach Wolfsburg gehen, da wird eine stattliche Ablösesumme fließen und dann ist der nächste Saison in Wolfsburg, ja, was auch immer, Geschäftsführer oder keine Ahnung, welche Position er da genau dann begleiten Geschäftsführer wird. Sport, sagt man, glaube ich. Ne? Ja, muss man einschränken dazu sagen. Nicht, dass er noch einen VW-Konzern lenkt. Ja, genau. Und kann er nicht mehr über das Lenkrad gucken. Sport ist ja beim VfL Wolfsburg auch mit Vorsicht zu genießen, die Aussage. Das stimmt, Bewegung oder so. Übrigens, ich habe 30 Euro am Samstag bei Tipico gesetzt auf Sieg Frankfurt und Sieg Hamburg und konnte 350 Euro oder so gewinnen. Und ich dachte mir, ich habe die Aufstellung von den Bayern gesehen und habe mir gedacht, ey, Leute, das ist doch lächerlich, wenn Frankfurt das nicht packt, ne? Und ich hätte also richtig Asche machen können, wenn die Frankfurter nicht einfach so unfassbar dumm hätten gewesen sein können. Ja, also, so habe ich auch. Mir war es irgendwie klar, dass die Hamburger in Wolfsburg gewinnen. Die Wolfsburger sind vogelwild. Da geht Hamburg, gar nichts mehr. Und Hamburg hat auch ein gewisses Momentum. Also das Spiel gegen richtig. Freiburg muss man jetzt ja erstmal noch mit einbeziehen. Das war zwar nicht gut, aber sie haben das Spiel gewonnen zu Hause. Da hast du schon gemerkt irgendwie, ja, jetzt kann da noch mal was gehen. Sie wussten natürlich, wenn wir in Wolfsburg gewinnen, dann ist plötzlich zumindest ist die Relegation gar nicht mehr so unrealistisch. Und ich fand insgesamt das Spiel eigentlich ganz gut. Von beiden Mannschaften muss ich dazu sagen. Also Wolfsburg hat jetzt nicht brilliert und auch der HSV hat nicht brilliert. Man hat bei beiden Mannschaften erkannt, warum die da unten stehen. Alles gar keine Frage. Aber wegen fußballerischen Unzulänglichkeiten. Also, ja, aber es war trotzdem mutig. Also beide haben versucht, ja, hier gut, was zu zeigen. Und ich wollte nochmal darauf zu sprechen kommen, warum ich irgendwie den HSV so ins Herz geschlossen habe in den letzten Monaten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es gab auch schon mal andere Phasen, da ging mir der HSV tierisch auf den Sack. Zum Beispiel unter Thomas Doll, also das war für mich wirklich der Verein non grata, wenn es so eine Bezeichnung gibt. Also das war ganz, ganz fürchterlich. Aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass man mit dem Titz zum einen auch einen Trainer hat, der diesen Verein vielleicht neues Leben einhauchen könnte, auch in einer Art und Weise, wie die Fußball spielen. Das gefällt mir wirklich gut, ja, dass die wirklich mal mutiger spielen. Das ist ja in der Liga jetzt momentan wirklich ein Unikum, dass es eine Mannschaft gibt, die mutig agiert. Die meisten stellen sich ja wirklich hinten rein, egal wer es jetzt ist, da kannst du beim zweiten anfangen und letzten Endes beim 18. aufhören, da ist ja nirgendwo Pep dahinter. Und beim HSV hat man zumindest den Eindruck, dass hier versucht wird, mutig zu spielen. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal gesagt, der Ito, was der da zeigt auf der linken Seite, das ist halt genial. Und der Titz hat im aktuellen Sportstudio das schön herausgestellt, warum Ito bei ihm besser funktioniert als zum Beispiel noch bei Gisdol, der ihn ja auch hat spielen lassen, aber deutlich defensiver eingesetzt hat. Dazu kam es, dass man natürlich viel mehr mit hohen Bällen agiert hat und so. Und Titz hat halt gesagt, naja, du musst halt seine Schnelligkeit dann auch ins Spiel bringen. Und das gefällt mir halt einfach, ja, aus ästhetischen Gründen viel, viel besser, was Titz spielen lässt. Und dann komme ich zu dem Punkt, der für mich am wichtigsten ist. Ich möchte einfach, ich habe nichts gegen kleine Vereine, aber ich habe einfach keinen Bock auf so eine Kacke wie Kiel und was weiß ich für eine Scheiße. Ich will eine richtige Bundesliga mit dem HSV, von mir ist noch mit so einer Mannschaft wie Bochum, von mir ist auch Düsseldorf, aber ich kann diese Mannschaften da nicht mehr ertragen wie Darmstadt und so. Ich weiß, das ist bestimmt, wenn du Darmstadt-Fan bist, total scheiße, aber ich habe einfach keinen Bock mehr auf so Bolzplatz-Mannschaften in der Bundesliga. Ich möchte potente Mannschaften in der Liga haben mit einer ordentlichen Fanbase, nicht wo immer nur 30 Leute dann im Auswärtsspiel mit dabei sind, das kommt auch noch dazu, also das betrifft jetzt wahrscheinlich weniger Darmstadt, das betrifft dann eher sowas wie Wolfsburg oder natürlich ganz eklatant Leipzig. Ich möchte solche, das geht mir einfach auf den Sack, ich möchte wieder eine ordentliche Fußballkultur haben, verdammt nochmal, das muss ich doch mal sagen dürfen. Nee, das geht mir auf den Sack, deswegen will ich lieber so Vereine wie den HSV in der Liga haben als zum Beispiel Wolfsburg, wenn es jetzt um die beiden geht, ja. Das ist der Grund, warum ich irgendwie den HSV ins Herz geschlossen habe, weil diese Fans sind einfach phänomenal. Kannst du mir sagen, was du willst? Das ist einfach unglaublich, was die da abziehen, Spieltag für Spieltag. Wie die ihre Mannschaft unterstützen. Natürlich gab es diese Geschichte mit den Kreuzen und so und das war auch mit Sicherheit jetzt keine Sternstunde für die Ultras des HSV, aber ich gehe davon aus, dass wir hier von ein paar Idioten sprechen, wobei man, ich habe es ja schon mal gesagt, das Ganze auch nicht zu hoch hängen sollte, aber in der Breite ist einfach die Fanbase, die der HSV hat, so geil und so eine Bereicherung für die Liga, dass darauf möchte ich nicht verzichten, auch nicht eine Saison. Deswegen hängt mir der HSV irgendwie ein Stück weit am Herz. Muss ich sagen. Schön. Ist schon ein bisschen melancholisch jetzt. Finde ich auch. Ist überhaupt nicht melancholisch. Es ist doch toll, dass so ein anderer romantisch, Verein, romantisch war es, was du gesagt hast. Ja, romantisch. Der Verein, dass so ein anderer Verein bei mir Emotionen auslöst. Das habe ich ganz selten. Dass ich wirklich mitfiebere mit dem Verein, so dass ich auf dem Sofa saß am Samstag und aufgesprungen bin, als sie da ein Tor erzielen und als dann der zweite Elfmeter gegeben wurde in der letzten Minute. Da war ich einfach glücklich und ich dachte so, was geht denn hier ab? Aber ich habe mich einfach gefreut für den HSV und ich drücke den Jungs wirklich alle Daumen, die ich habe. Ja, ich bin gespannt. Es wird aber, glaube ich, sehr, sehr schwer für Hamburg. Das schaffe ich nicht. Mich mit den anderen Vereinen so zu begeistern. Einfach auch aus dem Grund, wenn ich dann am letzten Spieltag wieder sehe, wie so ein Elfmeter von Schalke zustande kommt, weil ich mich so sehr über den die Auslegung und die Ausführung des Videoassistenten aufrege, dass ich da, das ist über jedem Thema im Moment bei mir. Das ist über dem Thema Meisterschaft, Abstiegskampf, überall drüber. Wie kann man so amateurhaft an Sachen rangehen wie mit dem Videobeweis? Habt ihr die Szene, die zum Elfmeter führte, in Schalke gesehen? Oder auch für Schalke gesehen? Ich überlege gerade, ich weiß noch, dass Caligiuri den Elfmeter geschossen hat. Erklär mal kurz, wie das war. Also, es war so, dass Kramer auf dem rechten Bein. Ja, ich hab's geladen. Okay, ja, erzähl weiter. Ja. So, und wie kann es sein, dass... Nee, erzähl ruhig nochmal, was passiert ist für, ja, für alle, die es, also nicht gesehen haben. Also Kramer war in der Bewegung und wird am Arm aus kurzer Distanz angeschossen. Und dann kommt es dazu, dass der Schiedsrichter es weiterlaufen lässt, aber dann über Videoassistent das korrigiert wird und zum Elfmeter führt. Jetzt frage ich mich zwei Sachen, die man sich da wirklich fragen muss. A, war es ein Elfmeter? Das muss man für sich selber beantworten, ob man das als Elfmeter gibt. Für mich schon totaler Quatsch. Aber du kannst, denke ich mal, zustimmen, das hätte früher unter Umständen, also ohne Videoassistent, hätten Schiedsrichter das gepfiffen und manche hätten es nicht gepfiffen. Ja. Also es ist eine strittige Situation. Ist eine strittige, genau. Aber, so, dann gehen wir also hin. Genau das ist nämlich die Aussage, Ricky. Es ist eine strittige Situation. Dann wird das aber zurückgepfiffen und es wird der Videobeweis angefordert, der dann entscheidet, hier, guck mal, der ist der Arm, der Treffer, also Elfmeter, sagt der Schiedsrichter dann. Das Problem ist, der Videoassistent soll doch nur bei krassen Fehlentscheidungen eingreifen. Und jetzt war das eine krasse Fehlentscheidung? Pocho, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir wissen nämlich nicht, ob sich der Videoassistent gemeldet hat oder ob der Schiedsrichter nochmal nachgehakt hat. Weil soweit ich weiß, darf der Schiedsrichter auch nochmal nachhaken. Ich möchte mir das nochmal angucken, kann er sagen. Das kann sein. Hat er gepfiffen oder hat er weiterlaufen lassen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Er hat weiterlaufen lassen. Ah nee, dann muss er ja darauf aufmerksam gemacht worden sein. Ja. Genau, er ist dann darauf aufmerksam gemacht worden. So. Ja, das geht und nicht. Das ist, da gebe ich absolut nicht. Recht. Ja, das geht. Das ist dasselbe. Du hast einen Tag später die Nummer da in Mainz, wo der Spieler eindeutig außerhalb des 16ers gefoult wird. Das sieht jeder. Und da schreitet kein Videoassistent ein und sagt, Leute, das wäre eigentlich nur ein Freistoß. Und das ist halt eine absolut spielentscheidende Situation und gleichzeitig auch noch eine existenzentscheidende Situation, weil hier geht's halt um Ligaverbleib. Also Man muss das abschaffen, so schnell wie möglich. Ja, aber was ist das? Das ist ja nicht, das kannst du ja nicht mit Kinderkrankheiten erklären, sondern das ist ja fast schon Desinteresse. Also das kann einem ja nicht auffallen. Also so logisch, also die Nummer mit dem Elfmeter außerhalb vom 16er, das ist für mich was ich, da kann ich noch nicht mal drüber diskutieren. Bei dieser Elfmeternummer mit Kramer lasse ich eine Diskussion zu. Aber wenn ich doch sehe, wenn jeder sieht, ja, der Junge ist außerhalb des 16ers gefoult worden und der Schiedsrichter gibt Elfmeter, genau dann, das ist für mich ein absolut legitimer Moment, wo ein Videoassistent eingreifen muss und sagen muss, du, das war einfach außerhalb des 16ers. Du kannst hier nicht Elfmeter geben. Ich schaffe das nicht mehr. Und darauf will ich halt hinaus. Ich schaffe das nicht mehr, mir über andere Sachen Gedanken zu machen. Das versaut mir den Fußball. Ja, das ist auch so. Das versaut den Fußball. Das ist einfach, ich habe das jetzt ja auch wieder am Wochenende gehabt mit Stuttgart in Leverkusen, wo es diesen Elfmeter gibt. Einmal, ja, wo Baumgartel da die Hand so rausstreckt. Es gibt Elfmeter. Später gab es nochmal eine ähnliche Situation. Du weißt halt immer nie, was passiert jetzt als nächstes. Das killt so schon so ein Stück weit irgendwie den Spaß am Fußball gucken. Und ich habe ja mal gesagt, im Stadion bist du die ärmste Sau. Ja. Weil du ja nicht mitbekommst, was jetzt eigentlich gerade nachgeguckt wird. Aber wenn du es im Fernsehen siehst, ist mir jetzt auch immer mehr aufgefallen, dass dieses Reingelabere von den Kommentatoren mich auch immer ganz wahnsinnig macht. Wenn der dann anfängt, mal gucken, ob da noch was aus Köln kommt, da bin ich schon ganz unruhig, bis das Spiel beim nächsten Mal unterbrochen wird und so. Das geht mir alles auf den Sack. Also es hat überhaupt keinen... Es bringt für mich rein gar nichts. Wir haben wir haben genauso viele Diskussionen wie früher. Du hast genauso viele Fehlentscheidungen wie früher. Nur heute kann ich sie noch weniger akzeptieren, weil es eben diesen Video. Du machst den Schiedsrichter auf dem Platz überflüssig. Wenn ich gehe nicht so weit, dass er überflüssig ist, aber er schwebt immer so zwischen Fehlentscheidung und, wie soll ich das sagen? Also so, es ist alles immer so ungewiss, was da gerade passiert. Keiner weiß so richtig, was jetzt als nächstes gepfiffen wird oder nicht. Das ist eine ganz unbefriedigende Situation. Das geht mir schon ziemlich auf den Sack. Und wenn's Warte mal ab, wenn es bei der WM passiert. Nicht, dass sowas zu einem Bürgerkrieg führt. Die WM wird der absolute Knaller, da bin ich mir sicher. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wenn es da funktioniert, dann müssen wir eigentlich nach Frankfurt fahren und denen da die Bude kaputt kloppen, weil die offensichtlich, nach Köln, in Köln sitzen die ja, nach Köln fahren und denen die Bude kaputt kloppen, weil dann sitzen da wirklich nur absolut Geisteskranke. Also wenn die das bei der WM hinbekommen, ohne solche eklatanten Fehlentscheidungen wie jetzt in dieser Bundesliga-Saison, dann läuft doch da was massiv falsch in Köln. Auch ein schöner Gedanke, Rick, habe ich auch so noch nicht drüber nachgedacht. Wenn das jetzt wirklich bei der WM ohne Diskussionen läuft und alles vernünftig ist, dann... Weil das haben wir jetzt wieder ein deutsches immer. Problem. Jetzt hören wir doch immer, ja, das ist halt, man muss sich da erstmal mit zurechtfinden und da passieren halt am Anfang so Fehler, wo man sich auch denkt, nee, es ist zum Beispiel die Nummer, sind wir wieder bei Mainz, wo der vom Spielfeld schon runtergeht und danach nochmal Elfmeter pfeift und die dann zurückholt. Ich meine, das sind doch klar abgesteckte Abläufe. Du kannst nur eingreifen, solange der Schiedsrichter noch auf dem Spielfeld steht. Und wenn der halt so blöde ist, stehen zu bleiben, wenn er von dem Assistent in Köln irgendwie was gesagt bekommt, dann ist es halt sein verficktes Problem. Dann kann er danach nicht zurückgehen und sagen, ja, aber der Kontakt fand statt, als ich noch auf dem Platz war. Das geht halt nicht. Das geht halt nicht. So. Absolut. Also das sind für mich keine Kinderkrankheiten. Das ist so dilettantisch. Und ich kann das nicht akzeptieren. Das sind ja keine völligen Idioten, die da sitzen. Das sind ja in der Regel studierte Menschen. Ja, die werden dafür bezahlt und richtig gut bezahlt. Und das sind Akademiker. Also das muss man ja damit dazu sagen. Die müssen ja auch, weißt du, eine gewisse Grundintelligenz haben. Ich kann das überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Und das killt schon so ein Stück weit Emotionen. Auch wenn man dann sagen kann, ja, aber dann kann man zweimal jubeln und so. Nee, das ist im Großen und Ganzen. Ja, habe ich aber auch schon gehört. So, weißt du, wenn ein Tor gegeben wird, dann jubeln sie, dann gibt's den Videoassistenten und dann bestätigt er das Tor, dann kann man nochmal jubeln. Aber das ist totaler Bullshit. Das bringt halt gar nichts. Also das ist auch nur eine deutsche Denkweise. Ne? Ja, das ist eine dumme Denkweise. Deutsche brauchen auch immer einen Grund zum Feiern. So ein Quatsch. Ja, ich feiere gar nicht, dann brauche ich auch keinen Grund. Ja. Du bist ja auch kein echter Deutscher. Boah. Ja, genau. Beim Chris muss ich noch was ansprechen, weil der hat sich despektierlich über Eurosport geäußert. Oh. Chris, du hast gesagt, Eurosport ist für dich die absolute Hölle, der Eurosport-Player. Findest Matthias Sammer scheiße und Jan Henkel. Erkläre dich. Ich habe ein Spiel gesehen, das war Dortmund gegen Hannover auf dem Eurosport-Player. Das Spiel lief am Sonntag. Zu, weiß ich nicht, um Viertel nach acht morgens oder so, ich weiß nicht, scheinbar hat auch Sky keine Rechte vor 15 Uhr oder was auf den Sonntag. Das war Spiele Sky 13 Uhr, das war dieses 13 Uhr Spiel. Ja, war ich erstmal überrascht, weil meine Eltern da waren zum Gucken und ja, ich habe nur Sky, es tut mir leid, da kann man anscheinend keine Bundesliga gucken. Und dann habe ich mir diesen Free Trial gemacht, da, was ist das, 7 Tage oder? Nee, ja, ne? Ja, ich glaube. Da habe ich mir die Scheiße da gemacht und das Erste, was mir auf den Sack ging, war dieser Jan Henkel, wo ich heilfroh war, dass der nicht mehr bei Sky rumkaspert, weil der nur selbstpropagandierende, hetzerische Fragen gestellt hat. Das ging mir tierisch auf. Und das ist ähnlich wie dieser, es gibt jetzt aber einen, der hat die Kerbe ausgefüllt bei Sky, das ist dieser Jens Hempel oder wie der heißt. Das ist ja vielleicht, also der geht mir auf den Sack. Kennt ihr den, Jens Hempel? Kann mir einer ein Bild reinschicken? Vielleicht? Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Der und dann gibt's auch noch den, der immer bei dem Topspiel abends mit dabei ist, der mit den grauen Haaren. Der versucht auch immer so, ich weiß jetzt auch nicht gerade, wie der heißt, der versucht auch immer so, ja, unter die Haut der Gesprächspartner zu kommen. Aber auch den weiß ich nicht mehr. Wieder genau. Rupelus? Nee, den meine ich nicht. Nee, der ist ja... Ist auch scheißegal. Stefan Hempel. Googelt den mal. Ja, mach ich. Das ist ja, also der Typ, wenn ich den sehe, dieser. Ich glaube, ich weiß ihn nicht. Ja. So. Ja, das ist so ein richtiges, den hätte man in der Schule stundenlang verprügelt. Das, so absolut. Jemand ist das. So ein richtiger, der geht mir auch auf den Sack. Bin ich bei dir. Da hätte er Mami gerufen und Mami hätte gesagt, ja, eigentlich haben sie ja recht. Aus Nürnberg ist er. Aus Nürnberg, ja. Ja, wissen wir ja, wo wir hinfahren müssen. Also diesen Jan Henkel finde ich ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Dann dieses aus der Not eine Tugend machen, dass du da irgendwie hier beim TSV KK in der Turnhalle unten da im Keller da sich so eine alte Metallwand geholt haben vom Ikea und da irgendwie das, ja, das ist natürlich schon charmant, da hängen sie da so ein paar alte Trikots da im Hintergrund hin und schon hast du suggerierst du dem Zuschauer ein Produkt, was den Hardcore-Fußballfan anspricht. Weißt du, dem Fußballfan, der hasst, schon immer dabei war. Ne? Der es hasst, wenn man von Box to Box redet. Der es hasst, wenn Erik Meier in einer Animation auf dem Spielfeld steht. Das kotzt mich auch an, finde ich auch völlig affig. Aber ich weiß schon ganz genau, was Eurosport mir sagen will. Das ist mir durchaus schon klar. Aber dann hast du halt diesen Matthias Sammer. Ich weiß nicht, da bin ich auch, facepalme ich mich unendlich oft, was da rauskommt. Also es ist natürlich schon provokant und auch absolut profund stellenweise, aber ich kann mir das nicht anhören. Ich habe auch mich gefreut, dass der bei den Bayern dann raus war. Also ich mag den Typen so als solches, mag ich überhaupt nicht. Und im Verbund, die beiden sind völlig unerträglich. Dazu kommt noch dieses Design, was Eurosport da während den Spielen macht. Natürlich ist es bei Sky eine Katastrophe, wenn sie da Bild im Bild da nochmal für Chio Chips Werbung machen und da wird nochmal eingeblendet, dass Babylon Berlin Staffel 3 kommt und dann spielen sie nochmal kurz das Intro von Stranger Things oder so unter. Das ist natürlich auch alles fürchterlich, absolut. Noch aber dann finde ich das, wenn Moderatoren dann von irgendwelchen Serien sprechen, die bald wieder weitergehen, wo du merkst, die haben keine Ahnung von der Serie. Ja, genau. Ne? Walking Dead. Walking Dead. Auf Fox, First on Fox. Ja. So, und dann, aber Eurosport denkt sich, ja, das können wir aber noch viel besser. Da blenden die da in diesem Flat-Design 8x8 Meter groß irgendwelche Programmhinweise ein, wo ich mir dachte, ja, nun, dann blendet doch das Bild kurz aus, da haben wir alle mehr von. Also ich finde das bei Eurosport. Also ich wüsste auch gar nicht, warum ich mir den machen sollte. Erstens, weil die Aufmachung mir zu sehr in your face sagt, ja, wir sprechen den Hardcore-Fan an, der ich nicht mehr bin offensichtlich. Und auch wenn ich dieses Domenico Tedesco-Gelaber und dieser Trainer da von Hoffenheim, wie heißt der? Niklas Füllkrug, wenn ich hasse das auch, weißt du, dieses Professorengelaber, dabei geht es wirklich nur um Fußball. Wir reden über Fußball, wir reden über 22 Leute, die hin und her laufen und immer mal so kicken. Das macht der Sammer doch ganz gut. Weiß nicht, ich habe ihn ja nur einmal gesehen und ich habe noch nie beim Eurosport Player was geguckt. Also dann kann ich mal was zum Eurosport Player sagen. Also natürlich ist es auch immer eine gewisse. Warum heißt der Eurosport Player? Ja, das geht mir auch, das ist auf den Sack. Also diese hört ganze. Sich an, als wenn das dritte Mitglied von Farid Bang und Kollega wäre. Oh, Eurosport Player. Ja, ist das so? Ja, die Herangehensweise von Eurosport gefällt mir auch nicht so gut, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Rein von dem, was mir da zur Verfügung gestellt wird an Produkt, bin ich beim Eurosport Player genau richtig aufgehoben. Also die Aufmachung, die Aufmachung der Bundesliga, so wie die das präsentieren, gefällt mir das sehr gut, weil ich mag von Sky diese Expertenrunde mit diesen Behinderten da auf dem Stuhl, das ertrage ich nicht. Also dieses dumme Gelaber, dieses Phrasengedresche, da wird halt, das ist ja null Analyse eigentlich. Das ist ja wirklich einfach nur blödes Phrasengedresche und dann sitzt der Matthäus wieder da und erzählt irgendeine Scheiße und der Metzelder sagt immer das Gleiche. Wenn der da eingeblendet wird während den Spielen, Metzelder und seine Expertenkommentare abgibt, da denke ich immer, sag mal, wird da gerade irgendeiner vom Dieter-Podcast irgendwie befragt oder wird da ein Fußballexperte gerade befragt? Also das ist halt so unterschwellig. Ich kann gar nichts anfangen. Das ist einfach dummes Gelaber. Ich weiß auch gar nicht, warum Lothar Matthäus mit seinen Insider-Infos immer so hausieren geht. Ich habe gehört, dass Red Bull Leipzig an Max Meyer dran ist oder so. Ich habe gehört, die ganze Zeit geht das nur, dass er irgendwelche angeblichen Insider-Informationen droppt oder so. Und ich möchte sogar fast sagen, es ist keine Analyse, die sie da machen. Pocho, jetzt kommt einer für dich. Ja. Das ist eine Analyse. So. Schön. Boah. Kannst du dir aufs T-Shirt drucken lassen? Ja. Nee, jetzt pass auf, bei Eurosport wird es halt so abgewickelt, dass du einen sehr unaufgeregten Kommentator hast, das gefällt mir sehr gut, wobei ich manchmal auch finde, dass sie natürlich fast schon zu viel Energie in dieses eine Spiel reinlegen müssen, weil sie haben halt nur diese eine Plattform am Freitagabend oder von mir aus ins Montagsspiel, gibt dann auch noch am Montag, aber in der Regel ist es nur dieses Freitagabendspiel und da hast du schon das Gefühl, dass der Moderator das spielt oder der Kommentator besser gesagt da richtig abliefern will, das ist mir manchmal auch Ticken over the top, aber da gibt's auch genügend Leute bei Sky, die es einfach übertreiben. Aber der overperformt, oder? Wenn's manchmal finde ich es ein bisschen, wo ich mir denke, halt doch mal das Maul. Wie Dolph Segler früher. Ja, zum Beispiel. So, und, ist auch so Show auf, ja? Aber die Analyse von... immer überperformt. Die Analyse von Henkel und Sammer finde ich herausragend, weil das habe ich ja auch im WhatsApp-Kommentar gesagt, du musst dich halt voll drauf einlassen. Also du kannst das nicht wie Sky einfach laufen lassen und ab und zu mal hochgucken, sondern wenn aus meiner Sicht, wenn Sammer sich da hinstellt und Sachen analysiert mit diesem Scouting-Feed und du setzt dich da wirklich hin und guckst auf deinen Monitor oder von mir aus auf deinen Fernseher und ziehst dir das richtig rein, dann das ist einfach phänomenal. Die Art und Weise, wie er Dinge versteht, wie er dir Sachen erklärt, die dir vorher überhaupt nicht auffallen, das gibt es so im deutschen Fußball nirgends. Nirgends. Da gibt's niemanden. Bei Sky wird wieder dieser Behinderte mit seinem scheiß Dutt eingeblendet, wo irgendwelche Fetten vor ihrem scheiß Skype sitzen und sich freuen, weil Bayern Meister geworden ist, wo ich jedes Mal denke, keine Drecksau will so eine Scheiße sehen. Das geht mir einfach auf Sack. Ich möchte nicht so eine Scheiße sehen. Ich möchte auch nicht die fette Hure sehen, die irgendeine Scheiße erzählt über Leverkusen, den er da kennt. Jetzt steigere ich mich fast schon wieder rein. Das geht mir einfach auf den Sack. Ich möchte Leute sehen, die mir Spielzüge erklären, die mir erklären, warum sich Mannschaften neutralisieren. Das ist immer so ein Wort, ja, da neutralisieren sich beide Mannschaften. Erklär mir doch warum. Zeig mir, was passiert da. Warum neutralisieren die sich? Was passiert da im Mittelfeld? Warum findet im Mittelfeld nichts statt, sondern es werden nur lange Bälle gespielt? Erklär mir das doch, Mann. Du hast 8 Stunden Sky-Sendung, um mir zu erklären, warum Dinge passieren. Und da sitzt ein Vetter, ein Behinderter, einer, der nicht richtig Deutsch kann und irgendeiner, die immer Titten in die Fernsehkamera streckt. Das ist mir einfach zu wenig. Und dann hast du bei Eurosport einen Sammer und einen Henkel sitzen, die ihre Sendezeit, das reicht fast nicht aus, um ein Spiel zu analysieren. Und das ist immer interessant. Also natürlich, wie gesagt, das ist eine Geschmacksfrage. Ich rede jetzt von mir. Und das geht mir wahnsinnig auf die Nüsse. Und dann müssen wir ja eigentlich noch The Zone mit reinbringen, die aus meiner Sicht auch eine hervorragende Fußballberichterstattung haben, immer wieder interessante Leute als Co-Kommentatoren mit dabei hatten, zumindest wenn ich geguckt habe. Ich habe neulich ein Spiel gesehen, da war Thomas Schaaf mit dabei, der dann auch immer mal wieder so ein paar Dinge mit einwirft, die ich wirklich interessant finde, weil er halt einfach die Erfahrung hat, Coach war und Dinge anders betrachtet. Also das finde ich auch wieder besser als Sky. Sky ist für mich wirklich das RTL der Fußballübertragung. Das ist so scheiße. Das ist so unfassbar scheiße. Es gibt ein paar gute Kommentatoren, gar keine Frage. Das ist aber auch immer eine Geschmacksfrage, wer gefällt jetzt wem und so. Und ich finde, man kann absolut nichts gegen Didi Hamann sagen. Ich finde, das ist immer top, was er abliefert. Den finde ich auch gut. Den finde ich auch gut. Aber es geht mir um das Drumherum, das ganze Paket. Du hast halt wirklich mit Sky einen Sender, der so aufgeblasen ist und so viel Geld investiert in dieses Produkt. Und dann kommt da so ein Dreck raus. Und dann hast du, und ich weiß, ich soll ja keine Namen droppen und so, aber dann hast du so Leute wie diesen Max da vom Rasenfunk. Jetzt, ey, du kannst sagen, was du willst, aber wenn du den da hinsetzt, alleine, 2 Stunden lang, vor einem Spiel wird das einem Fußballfan deutlich mehr geben als der Dreck, den ich da jede Woche sehe von diesen Schwachköpfen da und dann immer dieser scheiß Super-Samstag. Jeden Tag ist ein du dumme Sau! Es gibt nicht jeden Tag Super-Samstag, du Scheißloch! Und es gibt auch nicht den Super-Sonntag, Scheiß-Fickloch! Das geht mir alles auf den Sack! Mir geht es auf den Sack! Ich will keinen Super-Samstag-Konferenz, toll, Super-Abstiegskampf-Dreck! Kann man das nicht einfach nennen, wie es ist? Es ist der 34. Spieltag oder was auch immer und heute ist Samstag und nicht super Samstag, Ballertag, Topspiel, Scheiße. Das geht mir auf den Sack, diese Superlative da immer zu bemühen. Allein das geht mir schon auf den Sack, wenn ich dieses riesige Logo sehe, super Samstag, Konferenz. So, dann denke ich immer, sag mal, du bist doch nicht mehr ganz dicht, das ist wie der Block. Powerbuster-Film auf ProSieben und dann kommt da Didi Hallerforden auf vollen Tour. Didi Hallerforden, ja. Das ist doch so. Es ist kein super Samstag, wenn Wolfsburg gegen Mainz spielt. Das ist kein super Samstag. Das ist so eine Scheiße. Hört doch mal auf mit dem Dreck. Berichtet einfach, was passiert. Das sind Journalisten und viele davon sind sogar ausgebildet worden in diesem Beruf oder haben das als Studium irgendwann mal abgeschlossen. Da muss man doch wissen, dass das keine vernünftige Berichterstattung ist, sondern das ist eine Clownshow, die dir abliefern. Das ist schlimmer als die WrestleMania Pre-Show, die auf YouTube läuft. Da gibt's mehr Analyse. Das geht mir einfach auf den Sack und da bezahle ich für einen Eurosport-Player, würde ich sogar 15 Euro bezahlen, nur für diese 4 Analysen im Monat von Matthias Sammer und Jan Henkel. Und ich gebe dir recht, Henkel war wirklich so ein sehr missmutiger, wie nennt man das, On-Field-Reporter? Ich glaube so, On-Field, oder? Oder In-Field? Ja, das heißt ja jetzt, ja, klar. Irgendwie so, da hat er mir auch nicht so gut gefallen, aber jetzt in der Rolle mit Sammer finde ich den... Erste Sahne. Da merkt man auch, wo der herkommt, weil du merkst, dass der Henkel jemand ist, der sich auch analytisch mit Fußball auseinandersetzt und nicht nur da steht, um in der Kamera über Fußball so ein bisschen zu labern und mit irgendwelchen prominenten Fußballspielern mal ab und zu einen Plausch zu halten. Du merkst, dass da jemand ist, der sehr großes Interesse und auch Wissen hat, was Fußball angeht. Und auch das ist was, was mir so ein bisschen abgeht, wenn ich die Clowns bei Sky immer unten am Spielfeldrand stehen sehe und diese behinderten Fragen gestellt werden, wo ich mir denke, hast du eigentlich schon jemals ein verficktes Fußballspiel gesehen, du dumme Nutte? Ohne Scheiß, das ist manchmal ein Gespräch, das ich da versucht aufzubauen. Da würde ich als Spieler würde ich einfach wegrennen und würde sagen, fick deine Mutter. Weil das wirklich, das ist doch nicht normal, wie die miteinander manchmal reden nach Spielen. Das sind Fragen, die, also das geht mir auf den Sack. Also Sky ist für mich das die absolute Hölle. Das ist wirklich so schlimm, was da inzwischen abläuft. Ich ertrage es nicht mehr. Ich sehne mich nach Fritz von Ton und Taxis zurück. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber das ist die Aufmachung von Sky ist für mich, die tut so weh. Sky ist für mich wie jedes Mal Halbzeitshow vom DFB-Pokal. Das ist das für mich. Helene Fischer nonstop. Das ist genau das. Und dann diese behinderten Musiken immer. Ich kann das nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Diese Scheißdreck da mit ihren Musiken. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Kann was, das nicht. Aber man denkt sich natürlich dann nochmal, also ich bilde mir immer ein, dass die Leute sich da was bei denken, warum sie jetzt diese Musik wählen. Aber wer macht das? Warum passiert das? Ich schüttel einfach nur verzweifelt mit dem Kopf. Am Anfang habe ich mir gedacht, ihr seid doch behindert. Wie kann man denn so eine Scheiße da aussuchen? Inzwischen bin ich gebrochen. Natürlich. Ich bin einfach mental bin ich gebrochen. Was willst du denn machen? Wenn du Fußball gucken möchtest, Bundesliga, was willst du machen? Du kannst ja nur Sky gucken. Oder halt illegal irgendwelche Streams, wo du dann nichts siehst, 35 Porno-Viren, die auf deinem Rechner dann irgendwie aufbereitet werden. Das ist alles scheiße. Aber warum kann das nicht so sein wie in Italien oder in England, wo man wirklich eine ganz unaufgeregte, normale Berichterstattung sieht und nicht diesen Scheiß? Weißt du, das ist ja auch wirklich, was war denn das? Genau, beim Topspiel. Ricky, vielleicht, weil man das Produkt zu etwas machen will, was es gar nicht ist. Ein spannendes Produkt, ein glamouröses, großes, pompöses Produkt. Hä? Wo gucken Sie sich das ab? Also, ich meine, ich kenne... Aus den USA, keine Ahnung. Ja, habe ich mir auch schon überlegt, aber selbst da wird ja deutlich mehr mit Daten und analytisch gearbeitet. Wenn du so ein Footballspiel anguckst, das ist ja auch nicht... Das ist auch manchmal ein bisschen merkwürdig, gebe ich dir recht, aber du merkst schon, dass wenn du so NFL Network oder so anschaust, habe ich auch mal auf The Zone laufen lassen, dass da schon relativ viel analytische Aufbearbeitung der diversen Spiele stattfindet. Also zumindest für mich als Außenstehender. Das sieht man dann vielleicht dann wieder anders, wenn man Hardcore NFL Fan ist. Vielleicht ist es auch das, dass ich mich zu sehr mit Fußball beschäftige und dann die ganze Zeit denke, was ist denn das für eine Scheiße hier? Vielleicht liegt's auch daran. Ich weiß es nicht. Also für mich ist es ganz schlimm. Ich gucke überhaupt keine Berichterstattung mehr auf Sky, sondern nur noch das reine Spiel. Das reicht mir schon. Aber da musst du ja immer noch diesen Kack in der Halbzeit über dich ergehen lassen. Und wenn dann deine Mannschaft Samstag 18 Uhr spielt, kriegst du ja den ganzen Rotz in your face. Ja, da berichten die eine Stunde vor dem Spiel, berichten die über das Spiel. Ja, Leverkusen gegen Stuttgart. Da denkst du dir auch, sag mal, man kann es denen fast nicht übel nehmen, dass denen nichts einfällt, weil das ist halt auch deutlich zu viel Sendezeit für so ein Spiel. Also, Du musst sehen, die Berichterstattung bei Sky ist ähnlich wie ein Essen bei McDonald's. Weil du gehst hin und zwischendurch, wenn du dann frei hast, samstags, was für mich immer was Außergewöhnliches ist, dann denkst du dir, ach, so ein bisschen Berichterstattung und so weiter, das gibst du dir jetzt mal, weil du hast die Zeit dafür und guckst es dir an. Und das ist auch ähnlich so wie bei McDonald's, dann denkst du so, ah, komm, da vorne ist ein McDonald's, könntest dir mal einen geilen Big Mac holen und so weiter. Und dann isst du den Big Mac und merkst, erstens schmeckt der nicht gut. Und zweitens macht er doch nicht mal satt. Mhm. Und so fühle ich mich auch nach der Berichterstattung bei Sky. Ich habe zwar jetzt eine Stunde zugehört, aber ich habe keinen Mehrwert davon mitgenommen und ich weiß nachher auch nicht mehr darüber, was ich gleich gucken werde. Also, recht, das ist so. Du bereust es sogar danach. Du fühlst dich schlecht und fängst fast an zu kotzen. Ja, richtig. Passt eigentlich hervorragend. Schöne Metapher, Pocho. Hast du gut gemacht. Ja. Dankeschön. Also ich plädiere hier wirklich dafür, dass wer es noch nicht probiert hat, sich da wirklich mal den Eurosport-Player zu klicken und sich diese Sommeranalysen anzugucken. Oder noch besser, es gibt hier vom Tribünengespräch, auch Rasenfunk, ein hervorragendes Interview mit Sommer und Henkel. Man kann das auch mal sagen. Ich finde es wichtig, dass sowas das sagen, unterstützt wird. Weil, natürlich, wahrscheinlich jeder, der diesen Podcast kennt, kennt einen Rasenfunk. Aber vielleicht gibt es vier Leute. Ich kenne diesen Podcast und kenne den Rasenfunk nicht. So, aber das ist doch gut, wenn Leute darauf aufmerksam gemacht werden, weil das ist halt einfach ein Mehrwert, den man da hat, wenn man sich das reinzieht, weil es einfach gut ist. Es ist einfach hervorragend, was die Jungs da produzieren und dann muss man das, finde ich, erwähnen, weil ich erwarte auf der anderen Seite ja auch, dass der Rasenfunk uns erwähnt. Nee, ja? Das erwarte ich zum Beispiel nicht. Doch, das setze ich voraus. Und wenn das nicht der Fall wird, wenn du nächste Saison nicht beim Rasenfunk eingeladen wirst, um das Champions League Halbfinale zu analysieren, wenn das nicht stattfindet, fahre ich nach München und rasiere dem Max seinen Bart ab. Das sage ich dir so. Jetzt wie hör mal, wer ist denn? Ich möchte nicht, dass du das machst. Okay, dann lasse ich seinen Bart dran. Nein, ich möchte nicht, dass du so, dass du. Das war so ernst. Ja. Da war so viel Ernsthaftigkeit gerade hinter. Ja. Ich möchte nicht, dass ich, ich möchte das nicht. Du driftest da völlig von unserer Seele weg. Nee, das, ich glaube. Nee, doch. Nee, doch. Mal, man muss nee, ja nicht, doch. Aber ich muss doch nicht Dinge scheiße finden, nur weil wir, sagen wir mal, so eine polternde Elefantenmentalität. 99 Mal in 34 Nanosekunden einen Funk, die Landfunker zu erwähnen. Also. Weil es gut ist. Es ist halt einfach gut. Und ich finde, dann muss man das, also was heißt, ich erwähne es ja nicht damit, weil ich denke, ich mache für die Werbung, sondern ich beziehe mich ja auf etwas, was da stattfand. Wie soll ich denn das sonst machen? Soll ich sagen, ja, da habe ich mal gehört? Das klingt schon wieder völlig bescheuert. Nicht, da kann man doch sagen, ich habe es beim Rasenfunk gehört. Nicht hören. Hör mal was Richtiges. Hör mal die Landfunker. Hör ich auch. Und ganz ehrlich, da würde ich gern viel mehr verstehen. Ja. Aber ich höre mir die 2,5 Stunden an und denke mir danach, das ist im Endeffekt ist das wie ein Trip. Also, ja, ist auch so. Die sind super. Über die sollten wir mal reden. Die sollten uns mal erwähnen. Die sollten mal bei Sky das analysieren. Das wäre ja der Wahnsinn. Also die Landfunker sind für mich absolut. Das stimmt. Komm, wir machen Dieter der Woche. Das hat ja alles keinen Sinn. Ja, also nochmal müssen wir uns sagen. Nochmal, mach nochmal Rasenfunk. Mach nochmal. Der Pocho hat letztes Mal hervorragend. Der Max hat einen tollen Bart und ihr könnt zu 2 Stunden lang doch in der Mutter, Konferenz Alter, bei The Zone so. Sky. BT Sports, dann könntest du noch mal zu ESPN, könntest du noch mal 2 Chris Stunden hat, schicken. Letztes und dann meinetwegen könntest du ihn noch mal von hinten filmen, da könntest du 2x die Rechte noch mal verkaufen, weil du zeigst ihn ja einmal von vorne und einmal von hinten. Selbst wenn du ihn wahrscheinlich von hinten filmst, kommt auch noch jetzt so viel toller Kram raus beim Rasen. Durch den Monsun. Der Bart ist aber auch schön, wirklich. Sag mal, Max, wenn du das hörst, Ricky, halt mal kurz die Fresse. Ja, durch den Monsun. Max, wenn du das jetzt gerade hörst, nimmst du irgendwie so eine Bartwichse oder so? Ich würde es gerne wissen, weil ich hätte auch gerne so einen schönen Bart. Alleine der Bart, der wäre es mir schon wert, 45 Euro im Monat für den Rasenfunker zu hören. Also Brustring-Talk, den finde ich jetzt nicht so gut, den höre ich. Dann höre ich von Hertha die Damenwahl oder den Damenwahl-Podcast. Ja. Der ist ganz okay. Die aber auch mal wirklich ficken, oder? Da muss ich sagen, den höre ich deswegen, weil es sonst aus meiner Sicht keinen richtigen Fan-Podcast gibt, der sich mit Berlin auseinandersetzt. Den höre ich wirklich. Auch bist du ja auch kein, nee. So, dann höre ich den Fohlen-Podcast. Pocho, das ist dein Podcast. Den finde ich so von allen, es gibt, glaube ich, noch 2 andere Gladbach-Podcasts, finde ich eigentlich ganz okay, ja. Aber mir gehen die beiden Typen ziemlich auf den Sack. Also wenn sich jemand, wie nennt er sich, Strassi Strassburger und der andere, wie heißt der? Klippi Klippinger oder so. Klippi Klippinger und Strassi Strassburger, das stimmt schon was nicht. Hier, du. Früher haben wir noch im Hotel vom Undertaker angerufen, weißt du, und haben da seine Familie durchbeleidigt und jetzt macht er hier einen auf Allianzen und so. Das hat ist doch so nichts ekelhaft. Mit Allianzen. Natürlich du, musst mal deine, du musst aber deine grundsätzliche jetzt, Abneigung gegen nur, alles. Du versuchst das jetzt nur so halb eloquent und überlegen. Das stimmt so nicht. Ich finde es einfach nur gut. Ich kann da nicht. Einfach nur gut. Es gibt nichts Gutes außer uns. Chris, dein Pick für Dieter der Woche. Ja, das kann man auch mal so stehen lassen, wenn er das so sagt. Also mein Pick der Woche. Und Ricky, wir führen das jetzt so ein. Der Rasenfunk. Max vom Rasenfunk. Sein Bart. Der Bart von Max aus dem Rasenfunk. Das Schlimme ist, wenn du den Max hörst, das kann man hier an der Stelle mal sagen. Es nimmt kein Ende. Den hört man hört ihm so gerne zu, aber es ist ein Mensch, der einfach fürs Radio gemacht wurde. Ja, absolut. Weil er so ich hab Tränen in den Augen. Ist das ein dicker Mensch? Dicker, sehr dicker Mensch? Nö, Andi ist kein dicker Mensch. Nö, Andi auch? Andi? Andi? Wer? Klippi Klippinger. Strassi Strassburger. Das halt doch einfach. Den Podcast, wirklich, hier ist Strassi Strassburger und Klippi Klippinger mit dem Fohlen-Podcast. Da fehlt das, unser Meteoriten-Manu oder wie der hieß. Planet Kai. Der hieß Planet Kai. Mann. Planet Kai. Planet Kai und Strassi Strassburger. Wie geht's denn eigentlich dem dicken Brezler? Das ist auch schön. Dennis Knoblauch. So heißt er in echt. Also wenn ihr irgendwie den mal anzeigen wollt, müsst ihr immer Leverkusen, Dennis Knoblauch, da alle Anzeigen hinschicken. So, ja. Jetzt aber, Chris, dein Dieter der Woche. Hast du eine Versicherung verkauft am Storch? Jetzt sag doch mal dein Dieter der Woche. Mensch, ich bin ja ganz aufgeregt. Ich nehme und ich möchte, bitte, ich schreibe dir, was du in den Poll reinschreibst. Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe. Ich nehme selbstverständlich unseren Mann in Washington. Jürgen Klopp. Ja, das ist ein guter Pick, muss ich sagen. Ich nehme Jürgen Klopp, weil der einfach, der vertritt uns. Jetzt merkst du, jetzt will er auf den Sieg. Jetzt will er auf den Sieg. Jetzt kommen nicht mehr irgendwelche alternativen Picks oder so. Er vertritt uns so toll in einer so hervorragenden Liga. In einem so tollen. Oh, der hat es auch so schwer, weil er als der Co-Trainer mit der schönen Frisur ist weg und jetzt muss er das alleine machen. Ah, der macht das so toll. Aber das hast du mitgekriegt, dass das eine Ente war, dass die sich gestritten hätten. Das hat mir Max nicht gesagt, ne? Ja, also das war nur eine Ente. Die haben sich nicht gestritten. Der muss aus anderen Gründen ein bisschen kürzer treten. Aus familiären Gründen, ja, habe ich gehört. Aber das hieß das ja dann, ist das, was mir Max vom Rasenfunk gesagt hat. Ja, das hieß ja dann, dass Klopp und, wie heißt der, Bobic, dass die sich überworfen hätten und so. Das ist alles Bullshit. Aber Klopp, hast du das Ventura-Interview gesehen? Nee, das auf keinen Fall. Hab ich geguckt, ja. Ich hab's auch geguckt. Also ich mag den Klopp schon sehr. Also das ist schon. Also, darf ich kurz was fragen, Ricky, wenn du das gesehen hast? Ja. Erinnerte dich Von Torra in diesem Interview dich an Frauke Ludewig aus Exklusivinterviews irgendwie? Ja, was mich so irritiert hat, waren die abartig weißen Zähne von Jürgen. Ja, das wollte ich auch sagen. Was hatte der denn für weiße Zähne? Das sieht, also es gibt doch diese Regel, wenn die Zähne weißer sind als das Weiß in den Augen, dann stimmt irgendwas nicht. Und das ist, bei den Amis ist mir das schon ein paar Mal aufgefallen, dass die es einfach zu sehr übertreiben mit dem Bleaching der Arschlöcher und der Zähne. Aber in dem Fall, das war mir zu viel. Aber ich finde Klopp in dem, was er da tut, auch in Liverpool, das ist schon ziemlich geil. Und der macht das jetzt zum dritten Mal. Ja, der hat drei Vereine enorm geprägt. Mainz verbindet. Ein neues Level gehoben. Mainz, Dortmund, Liverpool. Ja, das musst du echt mal. Und er ist vor allen Dingen derjenige, der diese Zeit damals so geprägt hat und an die alle zurückdenken. Ich meine, wenn du an Mainz denkst, denkst du an Klopp und den Aufstieg. Wenn du an Dortmund denkst, denkst du an Klopp und Champions League Finale. Und wenn du an Liverpool denkst, mir fällt gar kein anderer Trainer mehr ein als Jürgen Klopp. Das ist schon ziemlich geil, was der Typ da abzieht. Und eigentlich kann er fast nur bei seiner nächsten Station verlieren, weil welcher Verein ist noch größer als Liverpool, so von was Fans und so weiter angeht. Da gibt's nicht viele Clubs, die jetzt da in Frage kommen. VfB. Dass der Reschke da mal angerufen hat, also den Wolf rausgeschickt haben, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, Jürgen, wie sieht's denn aus? Wir hätten hier, also der Pavard, der entwickelt sich hervorragend. Dann hörst du nur so tut, tut, tut, tut, tut. Der lacht bestimmt so mit seinen weißen Zähnen, da lacht er einfach so. Ja. Lass mal gut sein. Andrösen. Ich nehme den Jürgen Klopp, wirklich, weil er einfach einen geilen Job macht, weil er 5-2 die Roma nach Hause geschickt hat und egal, ob die noch zwei Tore geschossen haben, die Römesen, das wird was mit dem Finale und ich würde auch den Titel den zutrauen dann im Finale gegen Bayern. Ja, das kotzt mich noch ein bisschen an, dass es da vielleicht nicht zukommt, aber ich glaube, dass wenn München gegen Liverpool im Halbfinale hätte spielen müssen, dass das für die aussichtsloser wäre als gegen Madrid. Ja, sowieso. Ich weiß, du siehst das wahrscheinlich anders, aber ich glaube wirklich, dass, ich sehe das wirklich so, dass Liverpool München mit dieser Power, mit dieser Geschwindigkeit an die Wand spielen können. Ich sag das wirklich so, wie es ist, weil Bayern, wenn du München siehst, mit diesen enormen, das hat der Erik Meyer auch aufgezeigt, mit diesen großen Zwischenräumen da hinten zwischen Mittelfeld und Abwehr, wenn da so ein Salah vorstößt oder auf der anderen Seite der Mané, ey, da geht die Luzi ab und die ziehen halt durch 90 Minuten. Das ist nicht so, dass die ab und zu mal nach vorne spielen. Ich muss auch noch mal kurz sagen, ich habe Bayern gegen Real nicht bei Sky geguckt, ich habe es auswärts geguckt auf dem ZDF. Und Player. Leute, ZDF-Player. auf dem ZDF-Player mit Olli Welke und Olli Kahn. Und? Und ich kann euch sagen... Noch schlimmer. War auch nicht viel besser. Es ist original nichts hängen geblieben. Ich weiß doch gar nicht, was mit diesem Olli Kahn los ist. Was ist denn eigentlich, apropos los ist, was ist denn eigentlich mit dieser Verrückten da beim ZDF-Sportstudio? Die, KMH, Katrin Müller-Hohenstein? Ja, ey, was ja? ist denn... erstens mal, wie die sich immer anzieht. Geht mir wie schon denn? Auf den Sack. Und ich habe auch überhaupt nicht, ich verstehe überhaupt nicht, was sie da macht. Die zeichnet sich ja jetzt auch nicht durch besondere Fußball-Eloquenz aus oder so. Wie schafft es diese Frau über so viele Jahre so eine Position zu halten? Das frage ich mich schon immer, ja. Die gibt's ja schon immer gefühlt. Also da gibt's doch bestimmt bessere. Jetzt kommt ja die vom Guten Morgen-Studio oder wie das heißt. Ja, die ist Jessie oder was? Die finde ich auch scheiße. Die gute Gladbach-Fanfrau. Die ist eine Türkin, oder? Wie heißt sie denn nochmal? Ich glaube, die ist Türkin. Dunja Hayali? Ja, genau, ja. Dunja Hayali. Was macht die? Die macht das aktuelle Sportstudio, ich glaube, ab der nächsten Saison. Ja. Aber ihr habt doch nicht mal alle Latten am Zaun, mal ganz im Ernst. Nichts gegen Dunja Hayali, aber sag mal, alle völlig durch, ich oder weiß was? Auch nicht, warum. Also ich finde halt auch noch, dass da eine Sportjournalistin sitzen dürfte, die einfach unaufgeregt und vor allen Dingen nicht so boulevardgetrieben über Fußball rede. Das würde mir, also mir ist es egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Soll ich dir mal sagen, wer es machen könnte? Kann man mir kurz einen Affen hinsetzen, der Knöpfe drückt? Das ist mir scheißegal. Nee, ich wüsste die perfekte Lösung. Jetzt kommt wieder irgendwie so ein Hokuspokus. Ich weiß auch, was er sagt. Na, was denn? Max vom Rasen. Natürlich. Ja, ey, ohne Scheiß, wenn der da sitzen würde ich mir sicher, dass die Einschaltquoten beim aktuellen Sportstudio hochgehen würden. Nee, Zeigler dahin. Zeigler zum Sport. Ja, oder der. Ja, Zeigler wäre auch gut. Der hat auch eine, der hat eine, ich glaube, dass der wirklich das gut als, wie so eine Late-Night-Show aufziehen könnte. Ja. Zum einen hätte er das Wissen und könnte wirklich sich auch vernünftig über diesen Sport unterhalten. Und zum anderen kann der, glaube ich, auch so komische Lücken, die es ja da immer wieder gibt, gut mit seiner lustigen Art füllen. Und dann diese Einspiel, ey, du könntest mit dem eine richtig geile Samstagabendshow zum Thema Fußball machen. So wirklich über zwei Stunden. Zeiglers großes Quiz der Kinder oder der Menschen, Wissensquiz oder so. Ich finde, das sollte man machen. Nee, ich will Fußball. Zeiglers mit Sommer. Hast du gesehen als Hitler? Hitler mit Sommer. Poncho, hast du gesehen, als Zeigler das Fallrückzieher-Tor von Ronaldo gemacht hat? Ja, natürlich. Das war stark, oder? Das war stark, ja. Na, gut gemacht. Ich gucke es jetzt auch. Seitdem der Poncho mir das geschickt hat, hier 50 Jahre Bundesliga, habe ich Zeigler abonniert auf YouTube. So, jetzt bin ich dran. Ich nehme Jürgen Klopp, also nochmal, ne? Jürgen Klopp ist eingelogt. Ja, stand bei mir auch zur Auswahl. Ich fange jetzt nicht wieder, ich habe ja wieder 8 Namen mir aufgeschrieben und muss mich jetzt entscheiden, wen ich nehme. Und ich bleibe in der Nähe von, ich kann nicht schon wieder. Ich nehme Christian Titz, leck mir am Arsch, der steht hier auch. Christian Titz, der hat für mich hervorragende Arbeit gemacht, hat einen sensationellen Auftritt gehabt beim aktuellen Sportstudio. Sehr unaufgeregt, sehr gut. Auch sich nicht von diesem Hype anstecken lassen, Dinge gut analysiert, zum Beispiel die Holtby-Aussagen, wo er gesagt hat, Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. Es war jetzt nicht so, dass es nur an den anderen Trainern lag, dass hier nicht Fußball gespielt wurde. Es lag vielleicht manchmal auch am Spielermaterial und an der Einstellung des einen oder anderen. Also das fand ich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die Eier in der Hose zu haben, diese Mannschaft da erstmal zusammenzustauchen, ein paar Großmäuler in die Schranken zu weisen, danach zu sagen, hey, wir haben hier nur noch eine Möglichkeit, die Klasse zu halten, und das ist, uns auf unsere Stärken zu besinnen und einfach versuchen, mit dem Ball was zu machen und nicht nur ständig Fußball zu verhindern. Und was man auch sagen muss, er hat ja nicht nur geschafft, die Mannschaft besser zu machen, sondern er hat einen riesen Riss zwischen Mannschaft und Fans gekittet in kürzester Zeit. Er hat dem Verein ein Stück weit wieder ein positives Antlitz verliehen. Die Fans identifizieren sich, glaube ich, wieder mehr mit dieser Mannschaft, die sie vorher gehasst haben. Also im Endeffekt, der Christian Titz ist nicht nur ein Trainer. Der Christian Titz ist ein Menschenfänger. Der Christian Titz ist eine herausragende Persönlichkeit. Christian Titz könnte nächste Woche den Vorstand bei der SPD übernehmen und Bundeskanzler werden. All das traue ich Christian Titz zu, aber jetzt wird er erstmal Dieter der Woche. Poncho. Ich dachte, jetzt nimmst du dann doch noch Kevin Kühnert oder so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich sehr schwierig für mich. Ne? Jetzt bin ich zum ersten Mal in der Situation, dass ich als Letzter nehmen darf. Mhm. Musst du liefern. Dieter! So, technische Probleme hier bei Dieter. Jetzt sind wir wieder da. Poncho wollte gerade seinen Pick zum Besten geben. Es rauscht zwar jetzt wie Hulle, aber jetzt müssen wir uns hier schnell noch durchdanken. Poncho, nochmal bitte. Ja, also wie gesagt, ich muss da ein bisschen natürlich in eine emotionale Richtung gehen, die unglaublich schwierig ist. Aber ich habe es geschafft. Mein Pick für den Dieter der Woche ist Jonas Hector. Boah, nein, nein. Die heuchelste Scheiße, die ich jemals gehört. Christian Gentner und Daniel Ginczek haben genau das Gleiche gemacht. Da hat niemand irgendwie sich eine Krone... Also, was soll denn das? Ja, die haben auch Scheiße gespielt, die Vollidioten. Die haben es doch verbockt. Der Horn da mit seiner Aktion gegen Stuttgart und was er alles reingelassen hat. Und jetzt steht er da. Die ganze Kohle kriegen die zurück, wenn sie aufgestiegen sind. Das ist doch überhaupt diese Gutmenschenart. Ja, wir verzichten auf der Fick dich. Du kriegst das Geld, wenn du aufsteigst. Das hat nichts mit Romantik zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass Jonas Hector diesen Verein so sehr vergöttert und verehrt. Das hat einfach nur was damit zu tun, dass er ein verdammter Schisser ist und Schiss hat vor neuen Herausforderungen, von einer neuen Stadt und von einer neuen Kultur wie in Dortmund. Das sehe ich nicht so. So, also, ich hab schon andere Sachen gehört, auch von Köln-Fans, nämlich, dass es so ist, dass Armin Fee ihm einfach wohl eine fixe Ablöse abgekauft hat und dass er nach einer starken WM trotzdem für Betrag X wechselt. Das kann alles sein, aber... Das kann er nicht machen, Pocho. Der kann jetzt nicht nach der WM gehen. Das kann er nicht machen. Ja, gut, okay. Wie gesagt, aber... zu sagen und den Stein ins Rollen zu bringen, dass da Leistungsträger auf jeden Fall des Vereins, auch wenn da nicht viel Leistung hintersteckte diese Saison vielleicht an sehr vielen Stellen, dass die dann sagen, ich bleib da, und wenn du dann sagst, ob der Ginczek das gemacht hat und so, ist mir egal, weil das ist mein Pick für diese Woche. Sag mal, das ist doch nicht Jonas egal. Jonas Hector. Das ist wichtig. Das ist mir egal. Das ist wirklich widerlich, Pocho. Gotteslästerung ist das. Bah. Das trieft ja. Also, widerlich. Jetzt ganz schnell noch, fragt den Dieter, weil wenn hier Fragen kommen, müssen wir die auch beantworten. Das ist halt einfach unsere verdammte Aufgabe. Und da hat der Christian Folgendes geschrieben. Frage an Uli Hoeneß. Woher kanntet ihr eigentlich die Vertragsdetails von Niko Kovac? Lag zufällig eine Kopie des Vertrags auf der Parkbank an der Säbener Straße? Christian, nein, kannst falsch. Du dazu was sagen? Ich kann dazu was sagen, und zwar hat die Vertragsmappe vom Niko Kovac hat er als der Chauffeur von Uli Hoeneß ihn mal zum Burger King gefahren hat er die im Handschuhfach vergessen, und der Chauffeur vom Uli Hoeneß, der die Vertragsdetails im Handschuhfach von Niko Kovac fand, hat die dann gelesen, dem Kovac zurückgegeben, dem Uli erzählt, und so kamen die Vertragsdetails auf Umwegen zu Niko Bobic. Der wiederum hat es seiner Frau erzählt. Die ist ja, wie jeder weiß, ganz dicke mit der Frau von Karl-Heinz Rummenigge. Die beiden gehen nämlich immer jeden zweiten Dienstag im Monat zum Zumba. Und dort hat es der Trainer von der Frau von Karl-Heinz Rummenigge erfahren, wie die Vertragsdetails von Niko Kovac sind. Der Trainer, der Zumba-Trainer von der Frau von Karl-Heinz Rummenigge, wiederum ist ein sehr, sehr guter Kumpel von Slatko Salihamidzic. Und das war dann der ausschlaggebende Grund, dass wir das wussten. Glaubt eigentlich irgendjemand, dass Niko Kovac nicht nach München gegangen wäre, hätte er nicht die Klausel? Ich glaube, diese Klausel, die hat das Ganze zwar erleichtert, aber es war mit Sicherheit nicht der ausschlaggebende Grund, warum Niko Kovac bei den Bayern gelandet ist. Also, ja, aber das, was du gesagt hast, klingt für mich plausibel. So, siehst du? Hallo, Dankeschön. Herr Dieter. Wann kann die Fanbase, haben wir im Endeffekt ja schon beantwortet, die Fanbase mit einer nächsten Folge rechnen? Zudem eine Frage an Mario Basler. Wie stehst du eigentlich zu Lustlos Levi als alte Bayern-Legende? Pocho. Mario Basler, was denkst du, wie er über... Aber Mario Basler hat auch nie bei Gladbach gespielt. Also, das kann man ganz einfach beantworten. Da gibt es eigentlich, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Mario Basler kennt Robert Lewandowski, aber er beschäftigt sich gar nicht mit ihm, weil er niemals das Niveau von Mario Basler erreichen wird. Und ich glaube nicht, dass das wirklich besser werden würde, wenn er Lustlos Levi jetzt öfters beobachten würde. Ich glaube einfach, dass Mario Basler sich noch eine Zigarette raucht, ein Sixpack Bier holt und dann mal Oettinger, über die Sache nachdenkt. Ja, wahrscheinlich Oettinger, ja. Gibt es das als Sixpack? Es gibt Oettinger Fassbrause, habe ich gestern beim Famila gesehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Oettinger jetzt im Sechserträger gibt, im Sparpaket. Also ich glaube, er muss da nochmal mit einer Packung rote Marlboro, die er geraucht hat, im Gegensatz zu Lothar Matthäus, der ja Marlboro Gold geraucht hat, da muss er nochmal darüber nachdenken. Es ist schwierig für ihn, darüber eine profunde Meinung zu sagen. An sich denkt er, dass er ein überhebliches Arschloch ist, der lustlose Levi. Also ich muss da mal sagen, das mit dem lustlosen Levi, so, ich meine, der hat immer 28 Kisten in 28 Spiele gemacht. Also das ist schon... Spielen gemacht. Also es ist jetzt nicht unbedingt die schlechteste Quote, würde ich sagen. Da gibt es andere, die das nicht hinbekommen. Ja, zum Beispiel. Das kann man ruhig laut aussprechen. Also der Ochsensturm, der schafft das nicht. Selbst zu zweit schaffen sie diese Quote nicht. Also von daher, ich glaube, Lewandowski wird momentan schon so auch ein Stück weit zu hart angegangen. Es liegt jetzt nicht nur an Lewandowski, da gibt es noch ein paar andere Spieler, die da mitspielen. Aber ich habe ja eingangs schon gesagt, wenn du natürlich in entscheidenden Spielen dann diese wenigen Chancen nicht machst, dann ja, sind halt das letzten Endes die Faktoren, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Klar, gegen Mainz wirst du noch 8 weitere Chancen haben und dann schon mal welche reinmachen, ganz klar. Aber Lewandowski jetzt wirklich dazu unterstellen, dass er sich nicht mehr anstrengen würde und sonst irgendwas, Lewandowski ist für mich kein Aubameyang, so möchte ich sagen. Ja, der sich da versucht, mit schlechten Leistungen aus dem Vertrag irgendwie rauszumogeln. Nein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass dieses ganze Pohai gerade um ihn irgendwie dazu führt, dass er nicht die hundertprozentige Leistung abrufen kann, die er eigentlich sonst immer abgerufen hat, muss man ja auch mal sagen. So. Frage an Lothar Matthäus. Wann übernimmst du mit deinem unendlichen Fachwissen einen Verein in der ersten Bundesliga? Chris, ich glaube, Wer hat denn die Frage gestellt? Der Baschi. Nee, jetzt musst du auch mal. Na gut. Ja, einen richtigen Dopp-Club. Ich wusste, dass das kommt. Ja. ist nicht so leicht. Ich hatte Anfragen von Mainz und von Gladbach, aber für mich jetzt in meiner Rolle als Experte hier bei Sky, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich eigentlich keine Notwendigkeit, jemals einen ersten Bundesligisten zu übernehmen. Einen Bundesligisten, kann man sagen, einen ersten auch, weil ich hatte ja noch einen ersten, also es wäre der erste. Also ich glaube, dass Lothar Matthäus niemals irgendeine Bundesligamannschaft trainieren wird. Typ sich mit seiner ganzen Art und Weise einfach präsentiert wie der letzte Vollidiot und der wird von niemandem ernst genommen. Stell dir mal vor, Lothar Matthäus kommt zu einem Bundesliga, egal welchen, kommt da in die Kabine und möchte eine Ansprache halten. Da lachen sich doch alle wirklich kaputt über den. Und das ist fast schon traurig, weil er gehört definitiv zu den besten Fußballern, die dieses Land jemals hatte. Ja, also gar keine Frage. Matthäus ist ein grandioser Fußballer. Aber fast genauso gut, wie er Fußball gespielt hat, genauso blöde ist er im Endeffekt fast schon. Also es ist halt einfach, ich kann den Typen nicht ertragen. Und er wird wahrscheinlich niemals einen Bundesligisten trainieren. Oder glaubt jemand von euch, dass wir Matthäus nochmal an der Seitenlinie, weiß ich nicht, am Bökelberg sehen? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Am Bökelberg vielleicht, weil da steht jetzt voll. Da stehen jetzt Häuser und vielleicht wird er dann eins davon mal vermieten, weil, was ihr vielleicht nicht wisst, gelernt hat Lothar Matthäus Innenarchitekt. Oh, toll. Ja, das stimmt. Mhm. Architekt hat er gelernt. Da gebe ich dir recht. Was sagt er zu Kaiserslautern? Da möchte ich ganz gerne mit euch, von mir ist auch gleich off-air. einen Beitrag von ZWDL, also von Zeigler, uns angucken, ich stelle dich schon mal rein. Es ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr traurig, was da passiert. Ich habe das auch in Twitter hin und her mit dem roten Teufel von Twitter, der auch natürlich durch seinen Namen schon offensichtlich Kaiserslautern-Fan ist seit Jahren. Darüber gesprochen. Bayern-Fan. Es ist wirklich krass, dass da ein Verein absteigt, der mir ähnliche Sympathien hervorruft wie der HSV im Moment bei Ricky, weil das immer so eine Mannschaft war, die halt, wie ich es auch auf Twitter gesagt habe, nicht so glatt gebügelt war. Da haben immer Spieler gespielt, die, wenn ich mich daran erinnere, so ein Olaf Marschall oder so ein Kunz und so. Das waren immer Leute, die ein bisschen härter an die Sache rangegangen sind und das immer noch so ein bisschen gelebt haben, den Fußball, den ich mir jetzt zurückersehne, diese Art und Weise von Menschen und Fußballern und so weiter in diesem Zirkus. Aber dass dieser Verein jetzt in die dritte Liga geht, ist für diesen Verein und für diese Region sehr, sehr schlimm. Und man darf nicht vergessen, welcher Verein darunter geht. Es ist natürlich sportlich gesehen, machst du dann halt auch nichts dran. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwie verarscht worden sind, dass sie darunter gehen. Aber da ist sehr, sehr viel falsch gelaufen in den letzten Jahren. Und es wird sehr, sehr schwer für diesen Verein, wieder dahin zu kommen, wo sie eigentlich hingehören. Ich finde es einfach nur schade. Ich kürze es ab. Ich finde es einfach nur schade. Ich sehe mich nach den Zeiten, als der Betzenberg als uneinnehmbare Festung galt und fester Bestandteil der Bundesliga war. Und wie gesagt, ich bin dann eher ein Fan von Tradition und vor allem von den Fans, die dann natürlich da immer mit dazugehört haben. Also Tradition ist mir jetzt gar nicht so wichtig, aber mit dieser Tradition gehen halt die Fans einher, die wirklich für grandiose Stimmung standen. Also ich finde es schade, aber so ist es halt heutzutage. No money, no funny, sagte eine Puffmutter mal zu mir. Dann hier, der rote Teufel. Mensch, gerade reden wir von ihm. Ach, hey, ja, wenn auf. Ricky und Pocho schon keinen Podcast über The Walking Dead machen, erklärt mir doch bitte in der nächsten Dieter-Folge, warum der FC Bayern immer in der zweiten Halbzeit auf die Südkurve spielt. So rein mathematisch, das ist ja Quatsch, so rein mathematisch müssten ja irgendwann mal die Gäste die Platzwahl gewinnen. Ja, also ist ja eigentlich logisch. Chris, kannst du ja sagen. Also, ja, klar. Das ist, weil Thomas Müller immer das so will. Es ist ja meistens so, dass es halt immer den Spielern lieber ist, wenn sie in der zweiten Halbzeit auf ihre eigenen Fans zuspielen, ja. Und das gilt auch andersrum natürlich für die Auswärtsmannschaft, die ja dann wiederum auf ihren Gästeblock zuspielen in der zweiten Halbzeit. Und deswegen kommt es halt eben meistens zustande, dass man in der ersten Halbzeit ja mit den Fans im Rücken spielt und in der zweiten Halbzeit dann andersrum. Hat der Pocho gerade gepupst? Nee, das war mein Stuhl. Ja, meinen wir ja. Frage an Uli Hoeneß. Achso, nee, das hat man ja schon. Mensch, dann haben wir alle Fragen, glaube ich. Also das fand ich ja jetzt toll. Das waren ja richtig viele Fragen. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Es würde uns helfen, wenn ihr Hashtag FragDieter benutzt. Dann muss ich nicht in den Mitteilungen immer wühlen und vergesse zufällig dann vielleicht die eine oder andere Frage. Weil gefühlt waren es, glaube ich, noch ein paar mehr. Aber irgendwie finde ich die jetzt nicht mehr. Ich entschuldige mich an dieser Stelle, sollte ich welche vergessen haben. Ja, dann empfehle ich allen @gnetzer, das ist Max Jakob Osts Twitter-Account, der Macher vom Rasenfunk, den ich ganz, ganz toll finde. Das wäre mir auch wichtig, dass er den bitte mal was abonniert oder so. Nur, um dich zu ärgern, du kleine Maus. Nee, das sehe ich gar nicht. Du hast mich nämlich bekehrt. Ich finde den auch, höre ich mir gleich auch nicht an. Du niedliches kleines Stinkerbärchen. Ich gucke nämlich gleich hochklassigen Premium-Fußball, ja. SC Langhagen gegen TSV KK. Ja, KK. Das fand ich auch schön bei Teidler, als hier vor die alten Männer vor. Ja, du. Schon schön. Jo, Leute, wir haben's geschafft. Super. Warum? Ich habe wirklich halt mehrere Schlaganfälle über mich ergehen lassen müssen. Ich hoffe, ich krieg diesen Schnipsel noch hinten rangebastelt. Wenn nicht, dann habt ihr Pech. Übrigens, Dieter der Woche geht online morgen Mittwoch, der 2. Mai, 15.30 Uhr. Da könnt ihr abstimmen für entweder Jürgen Klopp oder Christian Titz oder Jonas Hector. Ihr habt die Qual der Wahl. Zeit habt ihr bis Dienstag 15.30 Uhr. Dann sollte auch die nächste Aufnahme, wie heißt die Sendung hier? Dieter, gestartet werden. Ich hoffe, das funktioniert und wir können dann darüber sprechen, wie der Bayern das Wunder in Madrid ermöglicht hat. Das wäre schön. Ja. Und? Ich freue mich. Ist ja heute, ne? Ich freue mich. Geht's ab, Alter! So, jetzt aber. Ich habe so Kopfschmerzen, ne? Ja, das liegt wahrscheinlich an der Sendung. So geht's mir auch immer. Also, dann drehen wir uns unsere Gehirne wieder in die richtige Richtung und freuen uns heute Abend, wenn es wieder heißt auf Sky. Gladiators Touch the Sky. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.